Maria Theresia, 1717 bis 1780. April 16, 1741. Ein schwarzer Tag für das Haus Österreich. Ein Festtag für die Preußen. Seit Dezember schon hält der Preußenkönig Friedrich II. Schlesien besetzt. Habsburgs reichste Provinz, die er mit kühner Dreistigkeit ohne tragfähigen Rechtsgrund erobert hat. Heute feiert Berlin die habsburgische Niederlage in der Schlacht bei Mollwitz. Und die Predigtworte beim Dankgottesdienst sind dem Geistlichen vom König selbst in den Mund gelegt. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie sich über den Mann erhebe, sondern sie sei stille. Das Paulus-Zitat dient der genüsslichen Bloßstellung der Verliererin, deren Schicksal nach nur 5-monatiger Herrschaft besiegelt scheint. Maria Theresia, Habsburgs gedemütigte Regentin. Selten in der deutschen Geschichte hat sich Irren als so männlich erwiesen. Obwohl sie Schlesien verliert, bietet Maria Theresia ihren Feinden im Erbfolgekrieg erfolgreich die Stirn. Statt vorzeitig vom Thron verdrängt zu werden, behauptet sie sich 40 Jahre lang als Herrscherin über die habsburgischen Länder und als spätere Kaiserin an der Seite ihres Gemahls. Als Maria Theresia Walburga Amalia Christine am Morgen des 13. Mai 1717 geboren wird, deutet wenig auf ihre historische Rolle hin. Freude greift um sich, als die Glocke der Wiener Stephanskirche die Niederkunft verkündet, aber der Säugling ist ein Mädchen und nicht der erhoffte Nachfolger für den Thronerben, der im Vorjahr kurz nach der Geburt gestorben war. Eine Frau an der Spitze des Hauses Habsburg? Dieser Gedanke liegt außerhalb des zeitgenössischen Vorstellungshorizonts. Und auch die Eltern des Säuglings, Karl VI. Und seine Gemahlin, hoffen noch zuversichtlich auf Söhne. Niemand ahnt die kommende Tragödie, das Aussterben der männlichen Habsburger. Der Kaiser jedoch hat bei Zeiten für den schlimmsten Fall vorgesorgt. Beim Ausbleiben männlicher Thronfolger soll die Gesamtheit der Länder an die älteste Tochter fallen und von ihr nach dem Recht der Erstgeburt weitervererbt werden. Außerdem müsse die territoriale Masse ungeteilt bleiben, verfügt Karl VI. In der sogenannten pragmatischen Sanktion, die er als neue Erbfolgeregelung verkünden lässt. Doch trotz der Weitsicht des Vaters ist die Erziehung Maria Theresias angesichts der fortbestehenden Hoffnung auf Söhne in keiner Weise auf die kommende Regentschaft ausgerichtet. Recht, Politik und Staatskunde fehlen auf dem Lehrplan der Erzherzogin. Stattdessen wird dem Mädchen eine reduzierte weibliche Ausbildung zuteil, die, wie bei allen Habsburger Kindern, von Jesuiten übernommen wird. Der streng katholische Unterricht vermittelt Maria Theresia vor allem 2 Lektionen: unbedingte Treue gegenüber der römischen Mutterkirche und Verpflichtung auf die habsburgische Tradition. Bis ins Erwachsenenalter wird sie sich jener Lektionen entsinnen und das Erbe der Casa Austria als Allerheiligstes verteidigen. Es wäre jedoch weit gefehlt, Maria Theresia lediglich erdenschweres Pflichtgefühl zu attestieren. Nicht nur, dass sich die Erzherzogin mit Leichtigkeit Fremdsprachen aneignet, sie entpuppt sich überdies als echte Rokoko-Prinzessin, ausgestattet mit tänzerischer Anmut, die sie schon als Kind auf der Hofbühne unter Beweis stellt und so gut bei Stimme, dass sie als 21-Jährige in Florenz ein umjubeltes Duett mit einem der berühmtesten Kastraten ihrer Zeit darbieten wird. Und auch in die Liebe stürzt sich die junge Erzherzogin Hals über Kopf, wie es bei Damen ihres Standes nur selten der Fall ist. Trotz ihrer starken Seele hegt sie eine zärtliche Liebe zu dem Herzog von Lothringen. Des Nachts sieht sie ihn im Traum und am Tage unterhält sie ihre Hofdamen nur von ihm, berichtet ein englischer Gesandter. Dabei ist Maria Theresias Angebeteter alles andere als ein unnahbarer Traumprinz. Der 9 Jahre ältere Franz Stephan ist bereits mit 15 Jahren an den Wiener Hof gekommen, als Jagdgefährte und Ersatzsohn Karls VI. Und als früh ins Spiel gebrachter Ehekandidat für die Kaisertochter, die schließlich keinen anderen Gatten wünscht als ihren Franzl. Aber in der Regel ist es nicht Amor, der im Hause Habsburg Ehen stiftet, sondern kühn kalkulierte Machtpolitik. Dass sich das Glück diesmal auf die Seite der Liebenden schlägt, liegt weniger an der Überzeugungskraft der Gefühle als an äußeren Konstellationen. Eine Ehe Maria Theresias mit dem Spanier Don Carlos, dem bayerischen Kurprinzen oder dem preußischen Thronfolger Friedrich? All jene Hochzeitspläne scheitern, da weder die ausländischen Mächte noch die kleineren deutschen Fürsten bereit sind, eine Stärkung Habsburgs hinzunehmen. Immerhin rangiert die Erzherzogin nun offiziell als Erbtochter. Und das Mindeste, was die Staaten für die Anerkennung dieses Anspruchs verlangen, ist die Wahl eines machtpolitisch ungefährlichen Ehegatten. So ereilt das Schicksal schließlich doch noch den angebeteten Lothringer Franz Stephan. Am 12. Februar 1736 wird die glanzvolle Hochzeit gefeiert. Vier Jahre später, nach der Geburt dreier Töchter, ist der Honeymoon jedoch vorbei. Bei einer Jagdpartie wird Maria Theresias Vater plötzlich von Leibschmerzen erfasst und stirbt am 20. Oktober 1740 in Wien. Vertraute hatten die Lebenskraft des Kaisers jedoch schon lange vorher schwinden sehen. Karl VI. Stirbt, ob seiner drei Enkeltöchter, nicht nur in der Annahme, dass der Fluch der Mädchengeburten auch auf die nächste Generation übergegangen sei, er weiß zugleich um den Preis, den der Kampf um die Anerkennung der pragmatischen Sanktion gefordert hat. In den Erblanden sind längst überfällige Reformen aus Rücksicht auf die Stände ausgeblieben. Aber auch die Zugeständnisse an die auswärtigen Mächte, allen voran das Kriegsbündnis mit Russland, haben mehr Geld und Territorien gekostet, als es die vertragliche Zustimmung zur weiblichen Erbfolge aufwiegen kann. Die Truppen, einstmals als die besten Europas betrachtet, und der Schrecken ihrer Feinde, hatten ihren Ruf fast völlig verloren. Die Pest wütete im größten Teil meiner Länder, die Grenzen waren überall ungeschützt. Einige tausend Gulden waren alles, was ich in den Kassen vorfand, beschreibt Maria Theresia die Hinterlassenschaft ihres Vaters in der Rückschau. Schlechte Voraussetzungen für die Zukunft einer neuen Regentin. Da die Reichskrone traditionell nur Männern zusteht, soll Franz Stephan mit Preußens Kurstimme die Nachfolge Karls VI. Antreten. Maria Theresia wendet sich deshalb brieflich an Friedrich II. Dieser reagiert jedoch mit einer unerhörten Gegenforderung. Er werde Franz Stephan zum Kaiser wählen und Maria Theresias Besitz garantieren, wenn das Haus Österreich bereit sei, Schlesien an Preußen abzutreten. Die reichste habsburgische Provinz aufgeben? Für Leistungen, zu denen Friedrich II. Ohnehin verpflichtet ist, weil sein Vater bereits seine vertragliche Zusicherung gegeben hatte? Diese Forderung ist skandalös, findet in Wien aber dennoch Fürsprecher. Schachmatt gesetzt durch Preußens Einmarsch in Schlesien, drängen sowohl Maria Theresias Ratgeber als auch ihr Ehemann zum Nachgeben. Dass sich die Monarchin trotz allem für den Kampf entscheidet, bekräftigt ihre Entschlossenheit, die Staatskarosse selbst zu lenken. Ihr Behauptungswille wächst, je mehr Verbündete der preußische Landräuber nach dem Sieg bei Mollwitz um sich schart. Frankreich erweist sich einmal mehr als Habsburgs Erzfeind. Spanien spekuliert auf die italienischen Gebiete. Und der bayerische Kurfürst Karl Albrecht meldet selbst Ansprüche auf die Kaiserkrone an. Im Angesicht dieser Gegnerschaft, mit England als einzigem Verbündeten, inszeniert Maria Theresia einen furiosen Auftritt. In schwarzer Trauerkleidung erscheint sie vor dem ungarischen Reichstag in Pressburg und richtet einen verzweifelten Hilferuf an die Stände. Von allen verlassen, flüchten wir einzig und allein zur Treue der Ungarn und zu ihrer altberühmten Tapferkeit, lautet ihr Appell. Obwohl Maria Theresia seit ihrer Krönung im Juni offiziell als Königin von Ungarn amtiert, inszeniert sie sich hier gezielt weiblich. Sie bringt ihren 6 Monate alten Säugling mit, den sie während ihrer Rede auf dem Arm hält. Als bedrohte Mutter bringt sie die Standesherren schnell hinter sich. Derart gestärkt gelingen ihren Truppen beachtliche Vorstöße. Vor allem gegen den Bayern Karl Albrecht, der schon bald nach seiner Erhebung zum böhmischen König aus Prag verjagt wird und München just an dem Tag verliert, da er in Frankfurt die deutsche Kaiserkrone entgegennimmt. Nach dem Tod des bayerischen Widersachers erlebt Maria Theresia schließlich doch noch, wie ihr Franzl am 4. Oktober 1745 als neues Oberhaupt des Reiches im mittelalterlichen Gewand über den Römerberg schreitet. Ihr größtes Ziel, die Rückeroberung Schlesiens, kann die nunmehrige Kaiserin jedoch nicht erreichen. Dass ihre Erbfolge im Aachener Frieden 1748 von 8 europäischen Mächten anerkannt wird, macht den Verlust ebenso wenig wett wie die Tatsache, dass sie den Kern ihrer Länder bewahrt hat. Die Habsburgerin sitzt nach dem Krieg fest auf ihrem Thron, aber der territoriale Diebstahl ist nun geltendes europäisches Recht. Maria Theresia weiß nur zu gut, was sie im Krieg geschwächt hat. Die jämmerliche Organisation ihrer Armee und das Versagen ihrer Verwaltung. Preußen befindet sich auf dem Weg zu einem modernen Staat. Das Habsburgerreich mit seinen mannigfaltigen Territorien, Völkern und Amtssprachen hingegen steckt noch tief im Mittelalter und ist dem Rivalen im Norden weit unterlegen. Sie habe auf einmal ihre Gedankensart geändert und solche allein auf das Innerliche deren Länder gewendet, beschreibt Maria Theresia den Beginn ihrer großen Reformtätigkeit, für die ausgerechnet Preußen als Vorbild dient. Friedrich selbst wird für die Monarchin stets das Monster bleiben. Seiner innenpolitischen Leistung aber will sie nacheifern, wenn auch aus völlig anderen Beweggründen. Ihr Wille zur Staatsreform speist sich nicht aus abstrakten Aufklärungsidealen, sondern aus der Verantwortung vor Gott, pragmatischer Einsicht in das Notwendige und zukunftsgläubigem Traditionalismus. Unbedingte Erneuerungsbereitschaft gepaart mit Respekt für das Gewordene und Augenmaß für das menschlich Zumutbare. Das ist es, was den theresianischen Reformweg als einen Weg der Mitte kennzeichnet. Dabei macht die Regentin bisweilen ungeniert von ihrer Autorität Gebrauch. Vergeblich rebellieren die Stände gegen die Aufhebung der adeligen Steuerfreiheit und die Einrichtung einer neuen Zentralbehörde, die sowohl die Administration als auch die Steuer- und Finanzpolitik in den böhmischen und österreichischen Ländern an sich zieht. Auch andere Kernbereiche werden unter staatlicher Regie neu gestaltet, vom Justizwesen über die Beamtenausbildung bis hin zur Wirtschaft. Mancher Prozess wird sich über Jahrzehnte erstrecken und vieles in den Anfängen stecken bleiben. Dennoch sieht die Mutter Österreichs ihr Staatswesen langsam aber stetig zu einem zukunftsfähigen Ganzen heranwachsen. Eine Reform genießt bei all dem Priorität: die Neuorganisation der Armee, die Maria Theresia als Mutter der Feldlager immer wieder persönlich am Manöverschauplatz in Augenschein nimmt. Und auch vor den Kinderzimmern auf Schönbrunn macht ihre Autorität nicht Halt. Von ihren Sprösslingen erwartet die Monarchin, die in 20 Jahren 16 Kinder zur Welt bringt, eiserne Selbstdisziplin. Maria Theresias vielbezeugte Mutterliebe ändert nichts an der Unerbittlichkeit ihrer Erziehungsmaßnahmen. Söhne werden zu Verantwortung erzogen, Töchter zu Ehefrauen, die nach alter Habsburger Tradition nach ganz Europa vermählt werden. Aber trotz aller Strenge weiß Maria Theresia den Freuden des Daseins zu huldigen. Begeistert stürzt sich die Tänzerin in die Maskenbälle der Faschingstage, wohlwissend, dass sie sich in der Aschermittwochsmesse den Regeln der Fastenzeit unterwerfen wird. Und ihre Lebenslust schlägt sich auch kulturell nieder. Nicht nur, dass sich Maria Theresia mit dem Ausbau Schönbrunns ein ebenso monumentales wie üppig verspieltes Herrschaftsdenkmal setzt, getreu ihrer Devise »Spektakels müssen sein«, veranlasst sie überdies die Gründung des Burgtheaters und wird selbst während des Siebenjährigen Krieges Zeit finden, dem sechsjährigen Mozart in ihren Gemächern beim Klavierspiel zu lauschen. Die Vorbereitungen für den heiß ersehnten Waffengang beginnen mitten in der Friedensphase. Enttäuscht vom einstigen Verbündeten England und gewillt, einen Partner für die Rückeroberung Schlesiens zu gewinnen, sucht Maria Theresia den Schulterschluss mit Frankreich. Doch erst nachdem sich England und Preußen verbündet haben, kommt es am 1. Mai 1756 zum französisch-österreichischen Pakt, der die berühmte Umkehrung der Allianzen besiegelt. Nie habe Maria Theresia ein Vertragswerk lieber unterzeichnet, berichtet ihr Oberhofmeister Keven Hüller. Und tatsächlich scheint sich die Habsburgerin diesmal in einer Position der Stärke zu befinden. Die russische Zarin Elisabeth steht seit 1746 als Verbündete gegen den Widersacher Friedrich II. Bereit. Als sich schließlich auch noch Sachsen der Koalition annähert, spricht alles für eine siegreiche Auseinandersetzung. Jedoch weit früher als geplant beginnt der Waffengang. Alarmiert durch seine Spitzel ergreift der Preuße die Flucht nach vorn und marschiert bereits Ende August in das offiziell noch immer neutrale Sachsen ein. Der Beginn des Siebenjährigen Krieges rührt Maria Theresia zu bitteren Tränen über das kommende Leid der Bevölkerung. Ihr Inneres aber frohlockt, trotz des unfertigen Zustandes ihrer Armee. Erst allmählich weicht die Siegesgewissheit dem Raunen des Scheiterns. Was nützt es, dass das eigene Lager mit rund 300.000 Soldaten doppelt so stark ist wie das gegnerische, wenn die Partner ihre Militärkraft nicht zu bündeln vermögen? Und was nützen die pompös gefeierten Siege bei Kolin oder Kunersdorf, wenn der große Durchbruch nicht gelingen mag? Der Begriff Stellvertreterkrieg ist seinerzeit noch nicht erfunden, doch trifft er die Art und Weise, in der sich die Engländer und Franzosen des preußisch-österreichischen Konfliktes bedienen. Der Kampf soll die Entscheidung im Streit um koloniale Hegemonie beschleunigen, und das Interesse an ihm schwindet just in dem Moment, als England seine weltpolitische Vorherrschaft durchsetzt. Man behandelt uns wie Kinder. Man gibt uns Hoffnungen und leeres Geschwätz, beklagt Maria Theresia das nachlassende französische Engagement. Aber auch die noch immer vorhandenen Schwächen der eigenen Truppen geben Anlass zu Pessimismus. Dass der Sieg 1761 dennoch greifbar scheint und schließlich durch höhere Macht vereitelt wird, lässt Maria Theresia am Allmächtigen zweifeln. Friedrich II. Sieht sich bereits als größten Verlierer in die Geschichte eingehen, als Zarin Elisabeth stirbt und Russland aus der Koalition ausscheidet. Dies und die darauffolgenden Siege verschaffen Preußen den entscheidenden Vorteil, als sich die Gegner am 15. Februar 1763 endlich einig werden. Beide Staaten sind finanziell erschöpft und weithin verwüstet. Preußen aber behauptet Schlesien, während Maria Theresia nichts gewonnen hat als Frieden und den Ruhm, ihn als Friedenskaiserin herbeigeführt zu haben. Siebzehn Jahre noch wird die Österreicherin regieren, ihr Reformwerk fortsetzen und den gewohnten Parcours des Hoflebens absolvieren. Dennoch werten Biografen den Krieg als Einschnitt. Den Beginn des Alterns, wie er auch in den Äußerungen Maria Theresias zum Ausdruck kommt. Ich bin nicht die gleiche wie vordem. Für mich gibt es keine Zerstreuung mehr. Dabei steht der große Schicksalsschlag erst bevor. Ausgerechnet bei der Hochzeit des Sohnes Leopold im August 1765 ereilt Franz Stephan ein tödlicher Herzinfarkt. Eine Tragödie für die Kaiserin, die ihn innig geliebt hat. Die ganze Nacht hindurch weint Maria Theresia in ihr Kissen. Am nächsten Morgen lässt sie sich ihr Haar abschneiden, verschenkt ihre Kleider und verwandelt sich in die schwarzgewandete Kaiserin Wittib, die den Schlafrock ihres toten Gatten zum Messgewand umnähen lässt. Einzig der Konflikt mit ihrem Sohn Josef II., dem neuen Kaiser und Mitregenten, ruft Maria Theresia aus ihrem Trauerkult ins Leben zurück. Zu unterschiedlich sind die Charaktere und zu offenkundig entbehrt der Sohn, was die Mutter auszeichnet: innere Mitte und Maß, im Leben wie in politischen Belangen.

Der chinesische Feudalstaat zerfällt allmählich und die Großgrundbesitzer machen sich politisch selbstständig. Sie konkurrieren untereinander und dezimieren sich in einer langen Reihe von Schlachten, bis nur noch ein einziger Staat übrig bleibt, der Staat Qin, der die Grundlage für das spätere Kaiserreich legt und von dem sich der westliche Name China ableitet. Im Alter von 3 Jahren verliert Konfuzius seinen Vater und wird von seiner jungen Mutter in ärmlichen Verhältnissen aufgezogen. Er sagt später über sich selbst: »In meiner Jugend war ich von niederer Stellung, weshalb ich mich in vielen Dingen auskenne.« Zunächst wird Konfuzius in verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet. Ab seinem 15. Lebensjahr hat er die Möglichkeit, in Adelsschulen die sogenannten 6 Künste zu erlernen: Tanz, Musik, Bogenschießen, Wagenlenken, Schreiben und Rechnen. Der Junge ist sehr begabt, strebsam und fleißig und eignet sich die 6 Künste bis zur äußersten Perfektion an. Im Alter von 19 Jahren heiratet Konfuzius, im darauffolgenden Jahr kommt sein Sohn Li zur Welt. Über seine später geborene Tochter ist kaum etwas bekannt. Den Lebensunterhalt für seine Familie bestreitet er zunächst durch die Ausübung niederer Ämter, etwa als Aufseher in den öffentlichen Getreidespeichern. Diese Arbeit füllt ihn aber nicht aus. Nichts von seinem enormen Wissen, das er sich während seiner Schulzeit angeeignet hatte, kommt hier zum Einsatz. Deshalb gründet der 21-jährige Konfuzius 530 vor Christus seine eigene Schule, in der er seine Schüler Musik und Dichtung, vor allem aber die ehrwürdigen Riten und die Geschichte der Könige nach dem Shu Jing, dem überlieferten Buch der Urkunden, lehrt. Bei der Auswahl seiner Zöglinge kommt es ihm nicht auf die Herkunft an. Viel wichtiger sind ihm Lernbereitschaft, Ehrgeiz und Fleiß. Wenn man eine Erziehung genießt, dann zählt die Standesherkunft nicht, gilt als einer seiner wichtigsten Leitsätze. Und der Erfolg gibt ihm recht. Über 3000 Schüler werden im Laufe der Jahre von Konfuzius unterrichtet. 72 davon erreichen wie er selbst den Grad der absoluten Perfektion bei der Ausübung der 6 Künste. Konfuzius bildet den größten Teil seiner Schüler zu Hofbeamten aus. Diese müssen nach Ansicht ihres Lehrers loyal und integer sein. Sie dürfen ihre zukünftigen Herren nicht hintergehen, müssen sie aber kritisieren, wenn es nötig ist. Für einen unmoralischen Herrscher zu arbeiten, ist für Konfuzius unvorstellbar. Ein großer Beamter, sagt er, dient dem Fürsten gemäß dem wahren Weg. Ist das nicht möglich, dann quittiert er seinen Dienst. Obwohl Konfuzius für seinen Unterricht kein großes Honorar verlangt und jeder Schüler nur so viel zahlen muss, wie er ohne große Schwierigkeiten selbst aufbringen kann, gelangt er mit der Zeit zu beachtlichem Reichtum. Er trägt prächtige Mandaringewänder und bestickte Seidenmützen. Von seiner früheren Armut ist nichts mehr zu spüren. Für die Natur und ihre Zusammenhänge interessiert sich Konfuzius nicht. Sein Fokus liegt vor allem auf der sozialen Welt, auf der Gesellschaft und ihren Verhaltensmustern. Die Menschenkenntnis, die sich Konfuzius im Lauf der Jahre aneignet, lässt ihn zu erstaunlichen Einsichten und Lebensweisheiten kommen. Ein Edler hat 3 Tabus. In der Jugend, wenn die Lebenskraft noch nicht gefestigt ist, liegt das Tabu im Geschlechtstrieb. Wenn er dann erwachsen ist und die Lebenskraft sich stabilisiert hat, liegt das Tabu im Machttrieb. Und im Alter, wenn die Lebenskraft schon zerfallen ist, liegt das Tabu in der Habgier. Doch mit der Vermittlung des richtigen Berufsethos begnügt sich der Meister nicht. Oberstes Lernziel, vor allem für Schüler, die keine offizielle Stelle antreten wollen, ist die Ausbildung zum moralisch einwandfreien Menschen, zum sogenannten Edlen, fähig zur Solidarität und zur Kritik. Selbst dem Lehrer gegenüber darf er nicht zurückhaltend sein. Konfuzius freut sich, wenn seine Schüler auch mal an ihm einen Fehler entdecken. Er hält an den Überlieferungen und alten Traditionen fest und fühlt sich vom Himmel selbst dazu berufen, die alte chinesische Kultur vor dem Untergang zu retten. So kommt es auch, dass er seine Mutter, die 518 vor Christus stirbt, mit ungewöhnlicher ritueller Hingabe bestattet. Wegen der Erziehung zweier junger Adeliger reist Konfuzius ins Fürstentum der Zhou, genauer gesagt nach Luoyang, um dort auch seine Studien der Musik und der alten Riten zu vervollkommnen. Am Fürstenhof arbeitet er zunächst als Schreiber. Angeblich kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung mit Laozi, der als Bibliothekar angestellt ist. Die Gründerfigur des sogenannten Daoismus, also der Lehre vom Weg der Wahrheit, kritisiert die zentrale Lehre des Konfuzius von Maß und Mitte sowie seine praktischen Weltverbesserungsabsichten durch Erneuerung bzw. Wiederbelebung der alten Traditionen. Die Menschen, von denen ihr redet, höhnt Laozi, sind mitsamt ihrer Knochen längst vermodert, nur ihre Worte sind noch erhalten. Und zum Abschied gibt ihm Laozi die Warnung mit auf den Weg: Wenn ein Mensch von Intelligenz und Durchblick an den Rand des Todes gerät, dann deshalb, weil er gern mit anderen richtet, und wenn ein Mensch mit Redegabe und Bildung in Gefahr gerät, dann deshalb, weil er die Übel anderer offenlegt. Als Sohn und Untertan sollte man sich nicht aufspielen. Konfuzius ist in der Tat ein ehrgeiziger Mensch und will politisch hoch hinaus. Ob ihm das wirklich gelungen ist, kann nicht eindeutig belegt werden. Man nimmt an, dass seine Karriere eher glücklos verlaufen ist. Aber sein eigentlicher Einfluss auf die damalige Zeit geht auch nicht auf seine Stellung im Staat zurück, sondern auf die Anziehungskraft seiner Lehre. Nach langen Reisen durch große Teile des damaligen China kehrt Konfuzius in seine Heimat zurück. Dort hatte sein Fürst seit längerem Streit mit verschiedenen Adelsklans und musste 516 vor Christus in den Nachbarstaat Qi fliehen. Als gehorsamer Untertan folgt Konfuzius ihm in die Verbannung. Da das öffentliche Arbeiten nun nicht mehr möglich ist, kümmert er sich um die Aufarbeitung alter Urkunden und Zeugnisse. Wahrscheinlich nach dem Tod des Fürsten im Jahre 509 vor Christus kehrt Konfuzius nach Lu zurück, um ab 501 zunächst Stadtgouverneur von Zhongdu, schließlich sogar ab 498 Justizminister des Landes zu werden. Angeblich soll sein bloßer Auftritt die Kriminellen aus ihren Schlupfwinkeln geholt und das Volk zur Rechtschaffenheit veranlasst haben. Seine erfolgreiche Arbeit wird vom Fürst des Staates Qi argwöhnisch verfolgt. Voller Neid über das Aufblühen des Staates Lu schenkt er dem Fürsten von Lu eine Truppe von 80 Sanges- und tanzkundigen Mädchen sowie mehrere schöne Pferde, alles, damit der das Leben genieße. Insgeheim hoffte er, er würde dadurch von den Grundsätzen des Konfuzianismus ablassen. Und die List wirkt. Die Schönheiten nehmen den Hof so sehr in Beschlag, dass keine Zeit mehr für die Politik bleibt. Enttäuscht tritt Konfuzius zurück und verlässt sein Heimatland, um ein 13 Jahre dauerndes Wanderleben in Begleitung einiger Schüler zu beginnen. Von 497 bis 484 vor Christus bereist er zahlreiche Staaten des politisch zersplitterten China. Immer wieder wird er an den Höfen empfangen, findet aber nur wenig Anerkennung. Konfuzius durchwanderte die Welt und nirgendwo hielt es ihn, kommentiert ein chinesischer Philosoph diese Zeit fast 500 Jahre später. Nicht, dass sein geniales Talent nicht in Erscheinung getreten wäre, seine Lehre war zu erhaben und nur schwer in die Praxis umzusetzen. Keiner konnte mit ihm etwas anfangen. So glich er einem großen Baum auf einem Berg. Mehrfach gerät Konfuzius mit seinen Anhängern in Lebensgefahr. In Kuang fällt er beinahe einer Verwechslung zum Opfer. In Song verübt ein Adliger, dessen jüngerer Bruder einer von Konfuzius' Jüngern ist, einen Mordanschlag auf ihn. Die Art des Anschlags erscheint jedoch etwas kurios. Der Adlige fällt den Baum, unter dem Konfuzius und seine Jünger sitzen. Kein Wunder, dass der Mordversuch misslingt. Im Süden Chinas gerät Konfuzius 489 vor Christus in kriegerische Auseinandersetzungen und verhungert fast. Doch der Gelehrte nimmt die Gefahren gelassen hin. Er ist von seinem göttlichen Auftrag überzeugt. Von der Missachtung seiner Weisheit durch machtbesessene Fürsten enttäuscht, kann er zwar 484 vor Christus in seine Heimat Lu zurückkehren, bleibt aber wegen seiner lästigen Moralvorstellungen ohne Amt. Als zum Beispiel der dortige Kanzler ihn fragt, wie er das Räuberwesen unter Kontrolle bekommen könne, antwortet Konfuzius: »Wäret ihr nur selber nicht so gierig, dann würde selbst dann nichts gestohlen, wenn man es belohnte.« Der Tod seines Sohnes sowie der seines Lieblingsschülers führen dazu, dass Konfuzius' Lebenskraft bricht und er schwer erkrankt. Die Ordnung, vermutlich auch die Kommentierung der alten Überlieferungen, zu denen neben dem Buch der Urkunden auch das Buch der Lieder und das Buch der Wandlungen gehört, ist nun seine Haupttätigkeit bis zu seinem Tod. Als er im Alter von 72 Jahren, im Jahre 479 vor Christus stirbt, glaubt Konfuzius, dass all seine Bemühungen umsonst gewesen sind und sein Leben ein absoluter Misserfolg war. Seine Schüler trauern um ihn wie um einen Vater. Da es in China zu dieser Zeit üblich ist, dass die Kinder nach dem Tod ihres Vaters 3 Jahre lang Trauer tragen, nützen seine Schüler die Zeit, um die Lehren ihres Meisters niederzuschreiben. Aus diesen Sammlungen entsteht später ein heiliger Text. Vermutlich hat Konfuzius selbst nie eigene Schriften verfasst, außer einer kurzen Autobiografie. »Als ich 15 war«, heißt es da, »war mein ganzer Wille auf das Lernen gerichtet. Mit 30 stand ich fest im Leben, mit 40 war ich nicht mehr verwirrt, mit 50 hatte ich den Willen des Himmels erkannt. Mit 60 klang meinem Ohr alles angenehm. Mit 70 folgte ich den Wünschen meines Herzens, ohne dabei die Regeln zu brechen.« Seine Lehre prägt noch heute Leben und Kultur vieler asiatischer Länder. Und in China ist der Konfuzianismus bis zum Ende des Kaisertums 1912 verbindliche Staatsdoktrin. Zu seinen Lebzeiten waren seine Ansichten sehr unbeliebt. Vor allem sein Credo, dass alle Menschen gleich seien. China war zu dieser Zeit feudal und durch korrupt. Da wundert die Ablehnung seiner Weisheiten nicht im geringsten. Die zentrale Forderung des Konfuzianismus ist die Moral auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bei genauerem Hinsehen besteht diese Moral aus den 5 konfuzianischen Kardinaltugenden: der gegenseitigen Liebe, der Rechtschaffenheit, der Weisheit, der Sittlichkeit und der Aufrichtigkeit. Konfuzius ging von 3 unumstößlichen Beziehungen aus: der Unterordnung des Sohnes unter den Vater, des Volkes unter den Herrscher und der Frau unter den Mann. Mit heutigen Vorstellungen von Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung ist das nicht zu vergleichen. Zu Zeiten des weisen Konfuzius waren seine Vorstellungen revolutionär. Sokrates, 469 bis 399 vor Christus. 399 vor Christus. 501 Athener Bürger sitzen zu Gericht. Angeklagt ist ein 70 Jahre alter Einwohner der Stadt, der große Philosoph Sokrates. Die Vorwürfe lauten: Sokrates bricht mit dem Gesetz. Er leugnet die Existenz der in dieser Stadt anerkannten Götter. Er verführt die Jugend. Für Meletos, den Hauptkläger,

weiß nur Gott. Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus. Ungläubig schaut der bärtige Mann den Boten an. Er kann immer noch nicht glauben, was er da hört. Er soll als Erzieher des Prinzen Alexander an den Hof Philipps von Makedonien ziehen? Er, der Philosoph aus der nordgriechischen Provinz? Aber er hat sich nicht verhört. Der makedonische König beabsichtigt, für den Kronprinzen einen der besten Denker seiner Zeit als Mentor zu verpflichten, den Philosophen, Logiker und Naturforscher Aristoteles. Geboren wird Aristoteles im Jahre 384 vor Christus in Stagaira, auf der Halbinsel Chalkidike im Norden Griechenlands. Er entstammt einer angesehenen Medizinerfamilie. Sein Vater führt eine gutgehende Praxis und hat zudem das Amt des Leibarztes des makedonischen Königs Amyntas III. Inne. Auch für den Sohn schwebt den Eltern eine medizinische Laufbahn vor. Geht es nach ihnen, soll er einst die Praxis des Vaters übernehmen und ebenfalls ein angesehener Arzt werden. Doch der 17-Jährige aus der griechischen Provinz hat ganz andere Interessen. Es zieht den wissbegierigen Jugendlichen nach Athen. Dort will er an der Akademie Platons Philosophie studieren. Die Familie steht den Zukunftsplänen des jungen Aristoteles jedoch ablehnend gegenüber. Erst mit Bitten, dann mit Drohungen versuchen sie ihn umzustimmen. Doch alle Bemühungen der Eltern, den Sohn davon zu überzeugen, dass eine Medizinerlaufbahn das Richtige für ihn sei, scheitern. Aristoteles hat es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, Philosoph zu werden. Aber wie soll er das gegen den Willen seiner Eltern durchsetzen? In dieser scheinbar ausweglosen Situation kommen dem jungen Mann die Götter zur Hilfe. Denn als, wie in jenen Tagen üblich, der Rat der Familie bei schwierigen Entscheidungen das Orakel befragt, antwortet es, es sei Aristoteles bestimmt, sich in Athen der Philosophie zu widmen. Gegen diese göttliche Weisung haben auch die Eltern keine Handhabe mehr und lassen ihren Sohn ziehen. In Athen angekommen, sucht Aristoteles umgehend den größten Philosophen seiner Tage auf. Platon. Er tritt in dessen Akademie ein und verbringt dort die nächsten 20 Jahre seines Lebens. Zunächst als Schüler und später als Lehrer. Der junge Grieche, der nach seinem Geburtsort Stagaira auch der Stagirite genannt wird, ist hochbegabt, fleißig und auch sehr ehrgeizig. So verwundert es nicht, dass seine Zeit an der platonischen Akademie nicht ohne Spannungen verläuft. Obwohl sich Platon und Aristoteles stets mit großer Achtung begegnen, kommt es zwischen den beiden regelmäßig zu Auseinandersetzungen. Denn dass sein Zögling im Laufe der Zeit eigene Gedanken entwickelt und der Ideenlehre seines Meisters mehr und mehr widerspricht, kann nicht im Sinne des über 40 Jahre älteren Platon sein. Und so kommt es, wie es kommen muss. Platon überträgt kurz vor seinem Tod im Jahre 347 vor Christus die Leitung der Akademie nicht seinem besten Schüler Aristoteles, sondern entscheidet sich für seinen weitaus weniger begabten Neffen Speusippos. Verstimmt und aufgrund beträchtlicher Differenzen mit Speusippos über das richtige Philosophieverständnis, verlässt Aristoteles daraufhin Athen und zieht auf Einladung seines Studienfreundes Hermias nach Assos in Kleinasien. Hermias ist dort inzwischen Diktator geworden. An seinem Hof findet Aristoteles schnell seinen Platz. Auch privat bringt ihm der Ortswechsel Glück, denn am Hof des Freundes lernt Aristoteles dessen Nichte und Adoptivtochter Pythias kennen. Er verliebt sich in die schöne junge Frau und heiratet sie. Mit ihr hat er eine gleichnamige Tochter und einen Sohn namens Nikomachos, nach dem wohl eine seiner Lehren, die Nikomachische Ethik, benannt ist. Doch das neu gefundene Glück währt nicht lange. Nach wenigen Jahren wird Hermias von den Persern gefangen genommen und getötet. Aristoteles gelingt es, mit seiner Familie zu fliehen. Erneut befindet er sich nun auf Wanderschaft. Schließlich begibt er sich nach Mytilene und lässt sich dort nieder. Um das Jahr 342 vor Christus geschieht etwas, was das Leben des Philosophen entscheidend verändern sollte. Er wird an den Hof König Philipps von Makedonien als Erzieher des Prinzen Alexander berufen, der später als Alexander der Große in die Geschichte eingehen wird. Fast ein Jahrzehnt unterrichtet er den Knaben im gesamten antiken Wissen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist jedoch alles andere als harmonisch. Als Philipp im Jahre 336 vor Christus ermordet wird und Alexander den Thron besteigt, verlässt Aristoteles den Königshof. Denn er ist weder ein Freund von Alexanders Weltmachtstreben noch von dem orientalischen Prunk, mit dem sich dieser nach seiner Thronbesteigung umgibt. So hat der Philosoph Aristoteles auch keinerlei Interesse daran, im Tross Alexanders des Großen mitzuziehen, als der sich aufmacht, die antike Welt unter seiner Herrschaft zu vereinen. Nach Beendigung seiner erzieherischen Tätigkeit am königlichen Hof zieht es den Stagiriten wieder nach Athen. Dort gründet er 335 vor Christus seine eigene philosophische Akademie, das Lykaion. Seine Schule wird bald zu einer viel beachteten Lehr- und Forschungsstätte, an der Themen aus der Naturwissenschaft, der Psychologie, der Metaphysik, der Ethik, der Dichtkunst und der Rhetorik diskutiert werden. Weil die Denker um Aristoteles stets in einer der Säulenhallen wandelnd diskutieren, nennt man sie auch die Peripatetiker, was so viel heißt wie die Herumwandler. Die Bibliothek, die Aristoteles in Athen anlegt, ist für die Nachwelt von unschätzbarem Wert, denn sie enthält unter anderem etwa 160 Verfassungen der attischen Polis. Diese erlauben tiefe Einblicke in die politische Struktur und Denkweise der antiken Gesellschaft. 12 Jahre lang wirkt, forscht und philosophiert Aristoteles in diesem Umfeld. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. Alexander der Große stirbt im Juni des Jahres 323 vor Christus völlig unerwartet in Babylon. Als sich die Nachricht vom Tod des Herrschers verbreitet, verändern sich die politischen Konstellationen sehr schnell. Die Athener erheben sich gegen die makedonische Herrschaft und es kommt in der Stadt zu antimakedonischen Ausschreitungen. Auch Aristoteles ist in Gefahr, denn durch seine einstige Nähe zum makedonischen Herrscherhaus gerät er schnell in den Fokus der Rebellen. Er wird der Gotteslästerung beschuldigt und fürchtet, man werde ihn wegen Hochverrates gar zum Tode verurteilen. Um zu vermeiden, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt wie einst Sokrates, bleibt ihm, wie schon oft in seinem Leben, nur die Flucht. Im Jahr 323 vor Christus flieht er in die Heimatstadt seiner Mutter, Chalkis, auf Euboea. Dort stirbt er, bereits ein Jahr später, 322 vor Christus, im Alter von 62 Jahren auf dem Landgut seiner Familie. Aristoteles war ein Universalgelehrter. Er war Philosoph, Logiker und Naturwissenschaftler in einer Person. Sein ganzes Leben lang widmete er sich der Forschung und insbesondere der Systematisierung seiner Ergebnisse. Er beschäftigte sich intensiv mit den Gestirnen, der Fauna und Flora, den Staatsverfassungen, der Dichtkunst und der Rhetorik. Ganz besonders aber interessierte ihn der Mensch, sein Denken und Handeln. Was ist seine Aufgabe? Was ist sein Auftrag? Diese Frage stellte sich Aristoteles immer und immer wieder. Auf systematischer Ebene ist für das Schaffen des Aristoteles die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie zentral. Zur theoretischen Philosophie gehören die Disziplinen Mathematik, Physik und Metaphysik. Zur praktischen Philosophie hingegen die Ethik und die Politik. Die Schriften des Aristoteles zur nikomachischen und zur eudemischen Ethik sowie über die Politik gehören noch heute zu den Grundlagen des philosophischen und politischen Diskurses. Aristoteles begründete auch die abendländische Logik, also die Lehre von den Formen und Methoden des richtigen Denkens. In der formalen Logik des Aristoteles beruht die Gültigkeit eines Argumentes nicht auf seinem Inhalt, sondern auf seiner Form. In ihr werden Formen und Schlüsse analysiert, die dann der Argumentation zugrunde gelegt werden. Diese Lehre der formalen Schlüsse wird als Syllogistik bezeichnet. Ein Syllogismus ist ein Schluss, bei dem aus zwei Sätzen auf einen dritten geschlossen wird. Diese von Aristoteles entwickelte Logik wurde bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht wesentlich erweitert und besitzt auch heute noch in vielen Bereichen Gültigkeit. Aristoteles versuchte in seinem umfangreichen Werk stets dem Wesen allen Seins auf den Grund zu gehen. Obwohl seine Arbeiten nur zum Teil erhalten sind, ist in ihnen deutlich ein geschlossenes und universales System der Forschung und Lehre auszumachen. Jedes Lebewesen, so seine Idee, trägt Zweck und Ziel in sich selbst. Es strebt danach, sich in all seinen Möglichkeiten zu verwirklichen. Nach Aristoteles drängt die ganze Welt ihrer eigenen Vollendung entgegen. Dieses Drängen zur universalen Selbstverwirklichung nennt er Entelechie. Sie ist einer der Kerngedanken seines Weltbildes. Diese Kraft, so der Philosoph, wohnt auch dem Menschen inne. Auch er muss zur Vollendung bringen, was seine Bestimmung ist. Weil der Mensch aber, im Gegensatz zu anderen Lebewesen, mit Geist und Vernunft, mit Logos, begabt ist, sieht Aristoteles den Sinn menschlichen Seins darin, dieses Potenzial zu nutzen, um zu einem wahrhaft vernünftigen Lebewesen zu werden. Doch das kann ihm, da er ein Zoon Politikon ist, nur in der Gemeinschaft gelingen, denn er braucht die Verständigung und den geistigen Austausch mit anderen. Aristoteles ist der größte Systematiker der europäischen Geistesgeschichte und gilt, neben Sokrates und Platon, als der bedeutendste Philosoph der antiken Welt. Nicht nur für Philosophie und Politik, sondern auch für die Erforschung der Natur sind seine Arbeiten von großer Bedeutung. Noch heute gilt das Werk dieser herausragenden Figur der klassischen griechischen Philosophie als Fundament der abendländischen Wissenschaften. Thomas von Aquin, um 1225 bis 1274. Ende April des Jahres 1244. Eine kleine Wagenkolonne bewegt sich langsam auf einer holprigen Fuhrstraße vorwärts. Der Tross ist auf dem Weg nach Bologna zum jährlichen Kapitel der Dominikaner. Unter den reisenden Mönchen befindet sich auch ein junger Mann adeliger Herkunft, Thomas von Aquin. Er ist der jüngste Sohn des Grafen Landulf von Aquin und dessen zweiter Frau Donna Theodora. Das genaue Datum seiner Geburt lässt sich aufgrund widersprüchlicher Quellen nicht genau ermitteln. Vermutlich wurde Thomas Anfang des Jahres 1225 oder auch Ende 1224 auf dem Stammsitz der Familie Castello Roccasecca bei Aquino geboren. Der 19-Jährige, der erst kurze Zeit zuvor dem Dominikanerorden beigetreten ist, ist aufgeregt, denn schon bald wird er sein Noviziat beginnen. Der Ordensgeneral Johannes von Wildeshausen hat ihm sogar eine weitere Ausbildung in Paris in Aussicht gestellt. Der tiefgläubige und wissbegierige junge Mann ist begeistert. Doch was ist das? Plötzlich preschen bewaffnete Reiter heran und stoppen die Reisegruppe. Noch ehe Thomas sich versieht, wird er von zwei Männern gepackt und auf den Rücken eines Pferdes gezerrt, das sofort in wildem Galopp davonstürzt. Erst jetzt erkennt er seinen Bruder Rinaldo. der hat im Auftrag der Familie mit Soldaten Friedrichs II. Den Überfall auf die Dominikaner geplant und den Bruder entführt. Thomas' wütende Proteste bleiben ohne Wirkung. Er wird nach Monte San Giovanni, einem Familiensitz im päpstlichen Bereich, verbracht und dort in den Schlossturm gesperrt. Die Familie hofft, den jüngsten Sprössling mit Gewalt zur Vernunft zu bringen. Er soll die Idee, Dominikanermönch zu werden, aufgeben. Dabei ist eine geistliche Laufbahn durchaus im Sinne der Eltern. Nicht umsonst gaben sie ihren Sohn schon im Alter von 5 Jahren als Oblatus in die Obhut der Benediktiner und ließen ihm eine geistliche Ausbildung zuteil werden. Sie hofften, Thomas einst als Abt zu sehen und schickten den Jugendlichen daher auch in den Jahren 1239 bis 1244 zum Studium der Artis Liberalis, der 7 freien Künste und der Philosophie nach Neapel. Dass er dort den Dominikanerorden kennenlernen und sich im Frühjahr 1244 entschließen würde, diesem beizutreten, konnten sie nicht voraussehen. Als Thomas die Familie von seiner Entscheidung unterrichtet, ist diese geschockt. Denn dies entspricht doch in keiner Weise ihren Plänen. Eine geistliche Laufbahn ja, aber doch nicht bei einem umstrittenen Bettelorden. Da alle guten Worte nicht helfen, entschließt man sich, den Sohn mit Gewalt von dieser Entscheidung abzubringen. Der Legende nach wird Thomas über 1 Jahr lang im Schlossturm gefangen gehalten. Doch er bleibt unbeugsam. Der Überlieferung zufolge weiß sich die Familie bald nicht mehr zu helfen und beauftragt deshalb eine junge Frau von betörender Schönheit, um den Häftling mit sinnlichen Reizen zu überzeugen. Doch dies ficht den glaubensfesten Thomas nicht an. Er soll die junge Schöne mit einer brennenden Fackel verjagt haben. Erst im Sommer 1245 kann Thomas nach Neapel zurückkehren. Ob die Familie schließlich ihren Widerstand aufgibt und ihn freiwillig ziehen lässt, seine Schwester ihn befreit, oder ob Thomas durch einen vorgetäuschten Überfall seiner Glaubensbrüder freikommt, ist bis heute nicht geklärt. Von Neapel über Rom gelangt Thomas im Herbst des gleichen Jahres nach Paris. Dort wird er die nächsten 3 Jahre als Schüler von Albertus Magnus studieren. Dessen theologische Lehren prägen ihn maßgeblich. Im Jahre 1248 folgt er dann auch seinem Lehrer nach Köln an die Universität. In die Kölner Jahre, die sich bis 1252 erstrecken, fällt vermutlich um 1250 auch die Priesterweihe des Thomas von Aquin, den man kurz auch den Aquinat nennt. In Köln studiert der junge Mann vor allem das Denken des Albertus Magnus. Er ist ein ungemein fleißiger, aber auch sehr zurückhaltender Schüler, was ihm bald den Spitznamen der stumme Ochse einbringt. In jenen Jahren vertieft sich Thomas, ermutigt durch seinen Mentor Albertus Magnus, auch in die nikomachische Ethik des Aristoteles. Ein Thema, das ihn zeitlebens beschäftigen wird. Bald macht Albertus Magnus seinen Schüler zum biblischen Baccalaureus. Als solcher hat er die Aufgabe, im Cursus Biblicus den Text der biblischen Bücher vorzulesen, schwierige Stellen frei wiederzugeben und glossarische Erläuterungen zu formulieren. Um 1251-52 fragt der dominikanische Ordensgeneral Johannes von Wildeshausen bei Albertus Magnus wegen eines geeigneten Kandidaten an, der als Baccalaureus in Paris lehren könne. Natürlich fällt die Wahl des Albertus Magnus sofort auf seinen talentierten Schüler Thomas von Aquin. Doch der ist nach den Statuten für diese Aufgabe mit seinen gerade mal 27 Jahren noch 2 Jahre zu jung. Der Ordensgeneral zögert. Doch schon bald gibt Johannes dem Drängen des Albertus Magnus und anderer dominikanischer Würdenträger nach und beruft Thomas nach Paris. Er ernennt ihn zum Sententiarius. Dieses Amt hat Thomas bis 1256 inne. Er liest über die Sentenzen des Petrus Lombardus und verfasst zu diesen eine richtungsweisende Schrift, den Sentenzenkommentar Scriptum Super Libros Sententiarum. In diesem Werk kommentiert er den Text und formuliert zahlreiche Fragen, in denen bereits seine eigenen Ideen durchscheinen. Inhaltlich behandelt Thomas fast das gesamte Gebiet der Theologie. Daher gilt dieser Sentenzenkommentar als die erste theologische Synthese des Thomas von Aquin. Er betrachtet die Gegenstände der Theologie nach ihrer Zuordnung zu Gott. Entweder haben diese in Gott ihren Ursprung oder sie kehren zu Gott als ihrem Endziel zurück. Im Februar 1256 erhält Thomas von Aquin die Licentia Docendi, die Lehrbefugnis als Magister. Obwohl er in der Folgezeit bereits als solcher lehrt, erfolgt die offizielle Aufnahme in das Consortium Magistrorum aufgrund von Auseinandersetzungen mit dem Säkularklerus der Universität erst im August 1257. In den Jahren, in denen Thomas in Paris lehrt, entstehen weitere wichtige Schriften, wie die Questiones Disputatae de Veritate, in denen er sich als eigenständiger Theologe erweist, und die polemische Schrift Contra Impugnantes de Cultum et Religionem aus dem Jahre 1256, in der er zum ersten Mal seinen Orden gegen Angriffe des Weltklerus verteidigt. Thomas definiert das Ordensleben der Dominikaner und liefert eine Rechtfertigung der Bettelorden im Hinblick auf Predigt, Beichte und Armut. Anfang Juni des Jahres 1259 reist Thomas von Aquin als Vertreter des Pariser Kollegs zum Generalkapitel nach Valenciennes. Dort nimmt er an Beratungen einer Kommission zur Studienförderung teil. Ergebnis der Gespräche ist der Beschluss, dass künftig jede Provinz eine Schule für die Artes Liberales mit der Philosophie an der Spitze unterhalten soll. Vor dem Hintergrund dieser Planungen neigt sich auch die Pariser Zeit des Aquinaten ihrem Ende zu. Denn die Magister der einzelnen Lehranstalten sollen ausgetauscht werden. Wann Thomas genau Paris verlassen hat, weiß man nicht. Vermutlich brach er Ende des Jahres 1259 oder auch Anfang 1260 nach Neapel in seinen Heimatkonvent auf und lebte dort bis zum Herbst 1261. Ab September dieses Jahres ist er dann als Konventslektor in Orvieto bezeugt. An diesen Aufenthalt schließen sich von 1265 bis 68 die Jahre des Thomas von Aquin in Rom an. Dorthin wird er abgeordnet, um eine Schule für die Brüder der verschiedenen Dominikanerklöster der römischen Provinz aufzubauen. Außerdem hat er das Amt des Hoftheologen des Papstes Urban des VI. Inne. In diesen Jahren bewältigt Thomas ein ungeheures Arbeitspensum. Tag und Nacht arbeitet er unermüdlich und gönnt sich nur selten eine Pause. Ab 1265 beginnt er parallel zu einer Vielzahl anderer Schriften mit der Arbeit an seinem wichtigsten Werk, der Summa Theologiae, das er erst 1273 fertigstellen wird. Diese Abhandlung entsteht aus der Erkenntnis heraus, dass die vorhandenen Handbücher zur Ausbildung der jungen Dominikaner ein Ungleichgewicht zu Ungunsten der Dogmatik aufweisen, da sie in erster Linie Beichtpastoral- und Moraltheologie vermitteln. Neben der Arbeit an der Summa fertigt er einen ausführlichen Kommentar zur aristotelischen Seelenlehre an, die Sententia Libri de Anima. Diese Schrift kennzeichnet den Beginn der thomanischen Aristoteles-Kommentierung. 1268 bis 1272 kehrt Thomas zu einem zweiten Aufenthalt als Lehrer nach Paris zurück. Denn dort gilt es, die aristotelische Philosophie gegen den Einfluss des islamischen Aristotelikers Averroes zu verteidigen und den Dominikanerorden vor den erneuten scharfen Angriffen des Säkularklerus zu schützen. In jenen Pariser Jahren erreicht die literarische Produktivität des Aquinaten ihren Höhepunkt. Mit höchster Anstrengung und Konzentration arbeitet er gleichzeitig an zahlreichen Schriften. Legendär wurde dabei seine Fähigkeit, 3 bis 4 Sekretären gleichzeitig verschiedene Abhandlungen in die Feder zu diktieren. Bis heute bedeutend sind aus jener Zeit insbesondere Thomas von Aquins Arbeiten zu Aristoteles und seine Abhandlungen Super Physicam und Super Metaphysicam. Außerdem verfolgt Thomas auch als Magister weiterhin unermüdlich die Kommentierung der Heiligen Schrift. So entsteht um 1270 auch ein ausführlicher Kommentar zum Matthäusevangelium. Die Lectura Super Johannem, der Kommentar zum Johannesevangelium, der im Anschluss entstanden ist, gilt bis heute als der beste biblische Kommentar des Aquinaten. Im Frühjahr 1272 verlässt Thomas von Aquin schließlich Paris. Denn die Universität der französischen Metropole wird von heftigen Auseinandersetzungen erschüttert. Es kommt sogar zu einem Streik. Daraufhin wird Thomas von seinem Orden beauftragt, ein neues Studium Generale an einem Ort seiner Wahl zu errichten. Er entscheidet sich für Neapel, wo er bis 1273 auch intensiv an der Fertigstellung der Summa Theologiae arbeitet. Ein letztes Mal nimmt der Aquinat am 29. September 1273 am Provinzkapitel seines Ordens in Rom teil. Denn schon wenige Monate später, Anfang Dezember, zeigt er sich sehr verändert. Er ist schwer krank, starke Schmerzen plagen ihn. Um sich zu erholen, verbringt er einige Zeit bei seiner Schwester Theodora auf Schloss San Severino. Schon bald scheint es, als sei der fast 50-Jährige genesen, und so kehrt Thomas bereits zum Jahresende nach Neapel zurück. Am 1. Mai des Jahres 1274 wird in Lyon das zweite Konzil unter Leitung des Papstes Gregor X. stattfinden. Wie hunderte anderer Kirchenmänner will auch Thomas von Aquin daran teilnehmen. Daher begibt er sich bereits im Frühjahr auf die weite Reise von Neapel nach Lyon. Ein Unfall und mehrere Schwächeanfälle des erneut Erkrankten erschweren allerdings das Vorhaben. Nur mit Mühe gelingt es der Reisegruppe, das Kloster Fossa Nuova zu erreichen. Dort stirbt Thomas von Aquin wenige Tage später am 7. März. Todesursache ist wohl die vollständige körperliche und geistige Erschöpfung, verursacht durch ein Vierteljahrhundert unermüdlicher Arbeit, die noch heute die Grenze des Vorstellbaren übersteigt. An den Tod des Aquinaten schließen sich heftige Auseinandersetzungen um dessen theologisches Vermächtnis an. Einige Aussagen seiner Lehre werden 1277 gar verurteilt und als falsch verworfen. Bald jedoch wird Thomas von Aquin rehabilitiert. Dazu haben auch die Bemühungen seines Lehrers Alfons Magnus, das Andenken seines Schülers zu verteidigen, beigetragen. Am 13. Juli 1323 spricht Papst Johannes der 22. Thomas von Aquin heilig. In der Folgezeit berufen sich katholische Kirchenmänner häufig auf seine Lehren, um die Überzeugungskraft der eigenen theologischen Aussagen zu erhöhen. Dass die thomanische Theologie auch heute noch viel beachtet wird, ist vor allem dem Eingang seiner Lehren in das kirchliche Denken seit dem 19. Jahrhundert zu verdanken. Denn 1879 wird die Lehre des Aquinaten durch eine päpstliche Enzyklika für die katholische Theologie und Philosophie als verbindlich erklärt. Thomas von Aquin ist seit jener Zeit gleichsam der offizielle Theologe und Philosoph der katholischen Kirche. CD Wissen präsentiert die Lebensgeschichten berühmter Friedensstifter. Mahatma Gandhi, 1869 bis 1948. Porbandar in der indischen Region Gujarat ist eigentlich eine unbedeutende Provinzstadt. Doch für die Geschichte des Landes ist sie von großer Bedeutung, denn sie ist die Heimat eines der bekanntesten Männer, die Indien hervorgebracht hat, Mahatma Gandhi.

Als mein Vater mir an einem schönen Oktobertage zum ersten Mal die Schiefertafel unter den Arm gab und mich zur Lehrerin führte, weinte ich den ganzen Weg lang, erzählt er später immer wieder. Aber das bleibt nicht lange so. Albert entwickelt sich zum Musterschüler. Seine Zensuren sind tadellos und sein Benehmen vorbildlich. Dies ist nicht zuletzt das Verdienst seiner Mutter Adele, die ihre 5 Kinder liebevoll, aber auch mit konsequenter Strenge erzieht. Alberts Vater, ein ernster, aber freundlicher Mann, fördert den Filius nach Kräften. Neben seinem Interesse für biblische Geschichten erkennt er auch früh Alberts große Musikalität. Immer wieder übt er deshalb mit dem Jungen das Spielen auf der großen Kirchenorgel. Und so kommt es, dass Albert bereits im Alter von 9 Jahren bei einem Gottesdienst den Organisten der Günzbacher Kirche vertreten kann. Doch nicht nur dadurch hebt sich Albert von anderen Kindern seines Alters ab. Die tiefe Religiosität in seinem Elternhaus prägt sein Verhalten im Alltag. Ungerechtigkeit ist ihm zuwider. Er kann es kaum ertragen, dass viele seiner Schulkameraden ärmer sind als er. Zumindest äußerlich will er sich deshalb keinesfalls von ihnen unterscheiden. Vehement lehnt er es ab, im Winter einen Mantel zu tragen, denn die anderen haben auch keinen. Er tauscht seine bequemen Lederschuhe gegen einfache Holztreter und besteht darauf, statt einer schicken Matrosenmütze eine einfache Wollkappe zu tragen. Solange ich zurückblicken kann, habe ich unter dem vielen Elend, das ich in der Welt sah, gelitten, sagt er später einmal, als er schon längst ein berühmter Arzt geworden ist. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Zunächst einmal muss Albert das Gymnasium besuchen. Aber obwohl die Eltern im Vergleich zu vielen anderen Günzbachern überdurchschnittlich gut situiert sind, können sie sich diesen teuren Schulbesuch eigentlich nicht leisten. In dieser Situation kommt ihnen ein kinderloser Großonkel zu Hilfe. Er nimmt Albert bei sich auf und ermöglicht ihm, das Gymnasium in Mühlhausen zu besuchen, das einen sehr guten Ruf genießt. Aber der Junge ist traurig, er will Günzbach nicht verlassen und findet die Vorstellung, in einer Stadt leben zu müssen, entsetzlich. »Es war, als risse man mich von der Natur fort«, schreibt er nach Jahren über diesen schwierigen Lebensabschnitt. Doch Albert gewöhnt sich an die neue Umgebung. Der Unterricht am Gymnasium ist für den wissbegierigen Jungen genau das Richtige. Bis tief in die Nacht vergräbt er sich in seinen Büchern. Und auch sein musikalisches Talent wird in Mühlhausen weiter gefördert. Alberts Großonkel engagiert den Organisten Eugen Münch, der den Jungen fortan unterrichtet. Der Erfolg ist groß. Bereits mit 16 Jahren spielt Albert anstelle seines Lehrers im Sonntagsgottesdienst die Orgel und begleitet den Chor bei einer Aufführung des Brahmschen Requiems. 1893 beendet Albert, inzwischen 18 Jahre alt, das Gymnasium. Was nun ansteht, ist eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens: die Wahl des Studienfaches. Auf der einen Seite könnte er Musik studieren und so seine größte Leidenschaft zum Beruf werden lassen. Auf der anderen Seite spürt er den tiefen inneren Drang, die Menschen mit der Religion vertraut zu machen. Er will sie lehren, die Gebote Gottes zu befolgen und im rechten Glauben zu leben. Nach einem zähen inneren Kampf entschließt er sich schließlich, Theologie und Philosophie in Straßburg zu studieren. Doch bevor er mit seinem Studium beginnt, reist er zunächst einmal nach Paris. Hier hat er großes Glück, denn er trifft auf den berühmten Organisten Charles-Marie Widor, der ihn unterrichtet und einer seiner engsten Freunde wird. Auch viele Jahre später wird Schweitzer immer wieder nach Paris reisen, um sich bei Widor zu vervollkommnen und gemeinsam mit ihm zu musizieren. An der Straßburger Universität fühlt sich Albert Schweitzer sehr wohl. Die Hochschule gilt in jener Zeit als besonders liberal und freigeistig. Anders als an anderen Universitäten müssen die Studenten den Lehrstoff hier nicht als gegeben hinnehmen, sondern werden dazu aufgefordert, eigenständig zu arbeiten und sich ihre eigene Meinung zu bilden. Bereits ein halbes Jahr nach seiner Immatrikulation soll Albert sein Studium im Frühjahr 1894 für ein Jahr unterbrechen, um seinen Militärdienst abzuleisten. Doch er hat Glück. Er versteht sich mit seinem Hauptmann so gut, dass er trotzdem alle wichtigen Vorlesungen an der Universität besuchen kann und dadurch keine Zeit verliert. Im Mai 1898 legt Albert das erste theologische Examen ab. Aufgrund seiner hervorragenden Leistung überzeugen ihn seine Dozenten davon, im Fach Philosophie zu promovieren. Seine Studien führen ihn nach Berlin und Paris, ehe er nach Straßburg zurückkehrt, um dort im Juli 1899 seine Doktorprüfung abzulegen. Eine Karriere an der Universität lehnt Schweitzer ab. Er will sich wieder verstärkt der Theologie widmen und nimmt am 1. Dezember eine Stelle als Vikar in der Straßburger Pfarrei St. Nikolai an. Doch nicht nur die praktische Theologie als Seelsorger in seiner Gemeinde beschäftigt Albert Schweitzer in den kommenden Monaten, auch seine theoretischen Arbeiten setzt er fort. Und so kann er im Juli 1900 auch in Theologie promovieren und wird einige Zeit darauf Dozent an der Universität. Am 1. März 1902 hielt ich meine Antrittsvorlesung vor der Theologischen Fakultät zu Straßburg über die Logos-Lehre im Johannesevangelium. Gegen meine Habilitation waren, wie ich später erfuhr, von zwei Mitgliedern der Fakultät Bedenken erhoben worden. Sie waren mit meiner Art, geschichtliche Forschung zu treiben, nicht einverstanden und befürchteten, dass ich mit meinen Ansichten die Studenten verwirren würde. Doch Schweitzer lässt sich nicht beirren und führt seine Studien eifrig fort. 1903 verbringt er, wie so oft in seinem Leben, einige Zeit in Paris. Er will bei den jährlichen Orgelkonzerten der Bach-Gesellschaft mitwirken. Seine Improvisationskunst ist in Musikerkreisen längst bekannt und hoch geschätzt. So wundert es nicht, dass er immer häufiger gebeten wird, in den verschiedensten europäischen Städten zu spielen. Obwohl dies eine große Ehre für den Theologen und Philosophen ist, ist er mit seinen Darbietungen häufig unzufrieden. Dies liegt jedoch weniger am eigenen Können als am Zustand der Orgeln, auf denen er spielen soll. Kurzerhand beschließt er deshalb, eine Ausbildung als Orgelbauer zu absolvieren. Hingabevoll widmet er sich von nun an dem Restaurieren mangelhafter Instrumente und macht sich auch bald als Orgelbauer einen Namen. Doch trotz aller Erfolge in der Musik und an der Universität ist Albert Schweitzer mit seinem Leben unzufrieden. Immer wieder beschäftigt er sich in seinen theologischen Studien mit der Person Jesus Christus. Er sieht das Leid der Welt und fühlt den tiefen inneren Wunsch, es zu lindern. Sein eigener Erfolg erfreut ihn nicht, sondern beschämt ihn. Eines Morgens im Herbst 1904 fand ich auf meinem Schreibtisch eines der grünen Hefte, in denen die Pariser Missionsgesellschaft allmonatlich über ihre Tätigkeit berichtete. Da fiel mein Blick auf einen Artikel mit der Überschrift »Was der Kongo-Mission Not tut«. Er enthielt die Klage, dass es der Mission an Leuten fehle, um ihr Werk in Gabun, der nördlichen Provinz der Kongo-Kolonie, zu betreiben. Als ich mit dem Lesen fertig war, nahm ich ruhig meine Arbeit vor. Das Suchen hatte ein Ende. Denn nun weiß Albert Schweitzer ganz genau, was er tun muss, um seinem Leben einen wirklichen Sinn zu geben. Er will Missionsarzt in Afrika werden. Als ich mich bei Professor Fehling, dem damaligen Dekan der medizinischen Fakultät, als Student anmeldete, hätte er mich am liebsten seinem Kollegen von der Psychiatrie überwiesen, schildert Albert Schweitzer die erste Reaktion auf seinen neuen Plan. Und auch seine Familie zeigt wenig Verständnis. Es will sich niemandem erschließen, warum ein bekannter Philosoph und Theologe, der mehrere wichtige Schriften publiziert hat und auch als Musiker weltweit bekannt ist, im Alter von 31 Jahren beginnen will, Medizin zu studieren. Nur eine Person versteht, was ihn bewegt: Helene Breslau. Die junge Frau ist die Tochter eines Geschichtsprofessors und ebenso wie Albert davon überzeugt, dass die gelebte Nächstenliebe der einzige Weg sein kann, das Leid der Welt zu mindern. Die beiden verlieben sich ineinander. Und als Helene erfährt, dass Albert nach seinem Medizinstudium nach Afrika gehen will, um dort als Tropenarzt zu arbeiten, lässt sie sich kurzerhand zur Krankenschwester ausbilden, um ihn bei seinen Plänen unterstützen zu können. Der Grundstein für eine glückliche Beziehung ist gelegt und wird am 18. Juni 1912 mit dem Bund der Ehe besiegelt. Doch die Pläne lassen sich nicht so einfach verwirklichen, wie Albert und Helene gedacht hatten. Die Missionsgesellschaft lehnt Schweizers Angebot, als Arzt und Missionar nach Afrika zu gehen, ab. Es wird befürchtet, dass er mit seinen theologischen Ansichten, die er in den letzten Jahren immer wieder in Veröffentlichungen kundgetan hat, Verwirrung stiften könnte. Aber statt zu resignieren, versuchen es Helene und Albert auf einem anderen Weg. Mit Bittbriefen an alle Freunde und Bekannte können die beiden so viel Geld zusammenbringen, dass es ausreichend ist, um ein Krankenhaus in Afrika zu bauen. Am 26. März 1913 ist es soweit. Helene und Albert Schweitzer treten ihre erste Reise in die fremde Welt an. Was die beiden dort erwartet, ist an Schönheit, aber auch an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Wunderbare Tiere und Pflanzen, das satte Grün der Bäume, vielfältige Geräusche und Gerüche überwältigen die erschöpften Reisenden bei ihrer Ankunft in Lambarene, einer kleinen Stadt in Gabun im zentralafrikanischen Regenwald. Doch bald darauf treffen Albert und Helene auf die ersten Einheimischen. Viele von ihnen sind gezeichnet von Lepra, Malaria und der Ruhe, leiden an der Schlafkrankheit, diversen Hautinfektionen oder offenen Brüchen. Schnelles Handeln ist erforderlich. Statt erst einmal ein Krankenhaus zu errichten, wie Albert es ursprünglich geplant hatte, wird ein alter Hühnerstall umfunktioniert. Das erste Urwaldkrankenhaus nimmt seinen Betrieb auf. 70 Kisten mit Medikamenten hatten die Schweizers mit nach Afrika gebracht. Doch ein Großteil der Erkrankten benötigt grundsätzliche medizinische Eingriffe. Entgegen aller hygienischen Vorstellungen, die an europäischen Universitäten gelehrt wurden, muss Albert in seinem Hühnerstall-Krankenhaus operieren. Und er hat Erfolg. Die Patienten genesen nach seiner Behandlung. Allerdings ist die Verständigung mit den Kranken schwierig. Griechisch, Lateinisch, Hebräisch und Französisch, die Sprachen, die er fließend beherrscht, helfen ihm hier nicht weiter. Mit Händen und Füßen versucht er, den frisch Operierten und ihren Angehörigen klarzumachen, dass es lebensgefährlich ist, mit einer frischen Wunde im schmutzigen Fluss zu baden und dass lange Fußmärsche zurück ins eigene Dorf unmöglich sind. In dieser Situation kommt Albert Schweitzer der Zufall zu Hilfe. Einer seiner Patienten, der Koch Josef, spricht Französisch. Er ist sofort davon begeistert, die Schweizers bei ihrer Arbeit im Krankenhaus zu unterstützen. 50 Jahre lang bleibt Josef Alberts treuer Begleiter und wird der wichtigste Mitarbeiter in Lambarene. Ihm ist es auch zu verdanken, dass sich innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl Freiwilliger findet, die tatkräftig mithilft, ein richtiges Krankenhaus zu errichten. Endlich scheint der Traum von Albert und Helene Wirklichkeit zu werden. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. 1914 werden die Schweizers interniert. Der Erste Weltkrieg hatte sich bis nach Afrika ausgeweitet und die französischen Truppen kennen kein Erbarmen mit dem Tropenarzt und seiner Frau. Zunächst dürfen sie zwar in Afrika bleiben, das Arbeiten ist ihnen aber streng untersagt. Schließlich werden die beiden sogar zurück nach Europa gebracht und verbringen fast ein ganzes Jahr in einem Gefangenenlager in Südfrankreich. Die Zustände dort sind katastrophal. Albert und Helene erkranken an Ruhe und Tuberkulose. Als sie im Juli 1918 entlassen werden und in Alberts Heimatstadt Günzbach zurückkehren können, sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Helene wird sich nie wieder ganz erholen und auch Albert braucht eine lange Zeit, ehe sich sein Gesundheitszustand wieder stabilisiert. Doch nicht nur körperlich hat Albert gelitten, auch seine Seele hat tiefe Wunden davongetragen. Er kann kaum verkraften, was sich während des Krieges in Afrika und Europa ereignet hat. Der einzige Lichtblick in diesen Tagen ist die Geburt von Tochter Rena am 14. Januar 1919. Immer wieder muss Albert in den kommenden Jahren an Lambarene denken. Er fragt sich, was wohl aus seinem Urwaldkrankenhaus geworden ist. Anfang 1924 bricht er erneut nach Afrika auf, diesmal ohne Frau und Tochter. Doch was ihn dort erwartet, ist deprimierend. Das Krankenhaus ist völlig verfallen, Wände sind eingerissen und das Dach zerstört. Seine ganze Arbeit ist zunichte gemacht. Doch es dauert nicht lange, da finden sich Helfer am Krankenhaus ein. Zusammen reparieren sie das Gebäude. Als sie ein Jahr später endlich mit ihrer Arbeit fertig sind, stellt Schweizer fest, dass das Haus zu klein ist. Eine Ruhrepidemie hatte Hunderte von Menschen befallen, die alle dringend seine Hilfe benötigen. Widerwillig fasst er deshalb den Entschluss, ein neues, größeres Krankenhaus zu errichten. Die Arbeiten beginnen umgehend und im Januar 1927 ist der erste Teil des neuen Hospitals bezugsfertig. Zum ersten Mal, seitdem ich in Afrika wirke, waren meine Kranken menschenwürdig untergebracht, sagt er später selbst über dieses neue Gebäude. Nun kann Albert auch endlich wieder nach Hause zu seiner Frau Helene und seiner Tochter Rena zurückkehren. Rund 20 Mal wird Albert in den kommenden Jahren zwischen Europa und Afrika hin und her reisen. Im einen Teil der Welt gibt er Orgelkonzerte, hält Vorträge und schreibt Bücher, um seine Arbeit als Tropenarzt im anderen Teil der Welt finanzieren zu können. Neben vielen Auszeichnungen und Ehrungen erhält Albert Schweitzer 1953 im Alter von 78 Jahren auch den Friedensnobelpreis. Von dem Geld, das mit diesem Preis verbunden ist, baut er ein Dorf für 300 Leprakranke in Lambarene. Nie im Leben käme er auf die Idee, sich selbst auch nur den geringsten Luxus zu gönnen. Selbst bei seinen beschwerlichen Reisen zwischen den Kontinenten wählt er stets Abteile dritter Klasse. Einmal danach gefragt, warum er sich keine andere Kategorie leiste, antwortet er ernsthaft, weil es keine vierte Klasse mehr gibt. Anlässlich seines 90. Geburtstags am 14. Januar 1965 bringt Albert Schweitzer ein letztes Mal zum Ausdruck, welche Bedeutung sein Leben und seine Arbeit in Afrika für ihn hatten. Und nun danke ich Ihnen allen, denn hier ist ein Werk entstanden, wie ich es nicht erwartet hatte, heißt es in seiner Geburtstagsrede. Meine ganze Geburtstagsfeier besteht darin, dass ich an diejenigen denke und sie vor mir erscheinen, die mit mir gearbeitet haben, und dass ich mich unter denjenigen befinde, die jetzt mit mir arbeiten. Ihnen allen danke ich und auch denjenigen, die mitgeholfen haben, dass das Hospital die Mittel erhielt, um sich zu entwickeln. Und dieses Danken ist das Schönste an meinem Geburtstag. Als er am 4. September 1965 im Beisein seiner Tochter Rena in Lambarene für immer seine Augen schließt, ist die Trauer groß. Afrikanische Trommeln begleiten ihn auf seiner letzten Reise. Wochenlang pilgern Frauen, Männer und Kinder zu seinem Grab. Für sie war er der unermüdliche Arzt, der jahrzehntelang ihr Leiden linderte. In die europäische Geschichte geht Albert Schweitzer darüber hinaus als Philosoph, Theologe, Buchautor und Musiker ein. Und als Mann, der nicht nur Nächstenliebe predigte, sondern sie wie kein anderer auch lebte. Mutter Teresa, 1910 bis 1997. Als Mutter Teresa am 5. September 1997 in Kalkutta für immer ihre Augen schließt, nimmt es die Welt zunächst kaum wahr. Nur 5 Tage zuvor, in der Nacht vom 31. August auf den 1. September, war die englische Prinzessin Lady Diana bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Vorbereitungen zur Trauerfeier ziehen alle Aufmerksamkeit der Medien nach London. Täglich wird mehrere Stunden live aus der britischen Metropole berichtet. Der Tod von Mutter Teresa ist in diesem Zusammenhang für die Medien kaum mehr als eine Randnotiz wert. Geboren wird Mutter Teresa als Agnes Goncia Boiaccio am 27. August 1910 in Skopje, der Hauptstadt der heutigen Republik Mazedonien. Zusammen mit ihren beiden älteren Geschwistern Age und Lazar wächst sie in einer streng katholischen albanischen Familie auf. Das tägliche Gebet und der sonntägliche Kirchgang sind bei den Boiaccios eine Selbstverständlichkeit. Schon früh merkt die kleine Agnes, dass sie in ihrem Glauben Halt und Geborgenheit findet. Auch nach dem Tod ihres Vaters 1920 sucht die 10-Jährige Trost im Gebet. Statt mit dem Schicksal zu hadern oder zu verzweifeln, beschließt sie, ihr Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Sie will Nonne werden. 1928 tritt Agnes dem Loreto-Orden bei. Dieser Orden ist hauptsächlich in Asien tätig und hat sich zur Aufgabe gemacht, das Unterrichtswesen zu verbessern. Doch bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen kann, muss Agnes nach Irland reisen. Dort befindet sich der Hauptsitz des Ordens, in dem die Novizinnen für ihre Arbeit in Asien vorbereitet werden. 2 Monate verbringt Agnes in Irland. Hier erfährt sie, was es heißt, als Nonne zu leben und sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Von Tag zu Tag wächst in dieser Zeit ihre Überzeugung, dass ihre Entscheidung, einem Orden beizutreten, richtig war. Ende des Jahres 1928 wird Teresa, wie sie seit ihrem Eintritt in das Kloster genannt wird, nach Indien geschickt. Dort arbeitet die gebildete junge Frau als Lehrerin. Während dieser Zeit legt sie in Kalkutta ihr erstes Gelübde ab. In diesem Bekenntnis, auch zeitliche Profess genannt, bekennt die Novizin öffentlich, dass sie die kommenden Jahre nach den Regeln und in der Gemeinschaft ihres Ordens leben möchte. Konkret heißt das, Teresa entscheidet sich für ein Leben in Armut, Keuschheit und Gehorsam. Erst nachdem das neue Ordensmitglied mehrere Jahre lang gezeigt und auch für sich selbst geprüft hat, dass es sich diesen Regeln unterordnen kann, wird die sogenannte ewige Profess abgelegt. Mit diesem Gelübde wird der endgültige Eintritt ins Kloster besiegelt. 17 Jahre lang arbeitet Teresa an der St. Mary's School in Kalkutta, zunächst als einfache Lehrerin, später als Direktorin. Die Schule ist ein vornehmes Mädchenpensionat im Kolonialstil, in dem die besseren Töchter der englischsprachigen indischen Oberschicht unterrichtet werden. 1946, auf einer ihrer Fahrten durch die Millionenstadt Kalkutta, führt Teresas Weg durch die Slums. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Leben in diesen armen Vierteln und dem behüteten Leben in ihrem Mädchenpensionat? Sie ist tief betroffen. Leprakranke, die aus ihren Familien ausgestoßen werden, vegetieren auf offener Straße vor sich hin. Niemand kümmert sich um diese Menschen und steht ihnen in den letzten Stunden ihres Lebens bei. Kinder, die keine Eltern mehr haben oder von ihren Familien verstoßen wurden, lungern am Straßenrand herum, unterernährt, krank und verwahrlost. Rund 1 Million Menschen besitzt nichts außer einem Blechnapf und einer Bastmatte. In Hauseingängen, neben Abfallbergen, zwischen Ratten und anderem Ungeziefer verbringen sie ihr Leben. Teresa verspürt das tiefe Bedürfnis, diesen Menschen zu helfen. Zurück in ihrem Mutterhaus reicht sie das Gesuch ein, aus dem Konvent austreten zu dürfen, um ihr Leben fortan ganz in den Dienst dieser Ärmsten der Armen stellen zu können. Doch ihr Wunsch wird zunächst nicht erfüllt. 2 Jahre muss Teresa warten, bevor Papst Pius XII. Zustimmt, dass sie aus der Klostergemeinschaft entlassen werden darf. Sie bleibt zwar weiterhin Nonne, gehört nun aber nicht mehr dem Loreto-Orden an. Teresa ist glücklich. Endlich kann sie ihrer Bestimmung folgen. Sie legt ihre Ordenstracht ab und kleidet sich fortan in einen weißen Sari mit blauem Rand. Dieser Sari ist das traditionelle Gewand der untersten indischen Kaste. Durch diese Kleidung will Teresa den Ärmsten der Armen zeigen, dass sie sich ihrer gesellschaftlichen Stellung zugehörig fühlt und eine von ihnen ist. Unmittelbar nach ihrem Ausscheiden aus dem Konvent geht Teresa in den Süden von Kalkutta. Dort richtet sie das erste Haus für Sterbende ein. Hauptaufgabe dieser Einrichtung ist es, die Todkranken und Sterbenden von der Straße zu holen und ihnen ein menschenwürdiges Aus dem Leben scheiden zu ermöglichen. Doch anders als erwartet reagiert die indische Bevölkerung nicht positiv auf die Arbeit der Nonne. Im Gegenteil, die Hindus zweifeln die Redlichkeit ihrer Fürsorge an und vermuten dahinter geschickt getarnte Missionierungsversuche der katholischen Kirche. Erst als ein Hindu-Priester zum Sterben in ihr Haus gebracht wird und Teresa zustimmt, dass er nach seinen Glaubensritualen aus dem Leben begleitet werden darf, wendet sich das Blatt. Allmählich erkennt die Bevölkerung, dass Teresa es gut meint. Ihre Arbeit wird zum Symbol für Nächstenliebe und Mitgefühl. Immer häufiger kommen nun Frauen in das Haus für Sterbende und wollen Teresa bei ihrer Arbeit unterstützen. Dieser Zustrom führt schließlich dazu, dass 1950 der Orden Missionarinnen der Nächstenliebe gegründet wird. Als dessen Vorsteherin wird Teresa von diesem Zeitpunkt an Mutter Teresa genannt. Wie in allen anderen Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche verpflichten sich auch die Missionarinnen der Nächstenliebe zu Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Ihre Hauptaufgabe ist es, sich um Sterbende, Waisenkinder und Kranke zu kümmern. Schnell entstehen Schulen, Ambulanzen, Waisenhäuser, Betreuungseinrichtungen für Leprakranke und Drogensüchtige, später auch für AIDS-Kranke. Bei Mutter Teresas Tod 1997 gehören ihrer Kongregation über 3500 Schwestern und mehrere hundert Brüder an, stets unterstützt von Zehntausenden freiwilligen Helfern, die in rund 120 Ländern der Welt über 600 Heime betreuen. Ende der 60er Jahre wird auch die Weltöffentlichkeit auf die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe aufmerksam. Immer wieder wird Mutter Teresa eingeladen, über ihre Arbeit zu berichten. Sie nimmt diese Einladungen gerne an, sind sie doch gleichzeitig eine gute Möglichkeit, Spendengelder für ihre Projekte zu sammeln. Und diese fließen reichlich. Obwohl die Missionarinnen nie öffentlich bekannt geben, wie viel Geld sie jedes Jahr einnehmen, wird davon ausgegangen, dass es sich um hohe zweistellige Millionenbeträge handelt. In den 70er Jahren erhält Mutter Teresa zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen, 1979 den Friedensnobelpreis. Das Bild, wie die kleine, resolute Nonne, gekleidet in ihren weißen Sari, zum Mikrofon greift und die anwesenden Honoratioren dazu auffordert, mit ihr zusammen für den Frieden der Welt zu beten, geht um die Welt. Doch was danach folgt, ruft wieder ihre Kritiker auf den Plan. Mit fester Stimme sagt sie: Der größte Zerstörer des Friedens ist heute der Schrei des unschuldigen, ungeborenen Kindes. Wenn eine Mutter ihr eigenes Kind in ihrem eigenen Schoß ermorden kann, was für ein schlimmeres Verbrechen gibt es dann noch, als wenn wir uns gegenseitig umbringen? Heute werden Millionen ungeborener Kinder getötet und wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir dieses und jenes, aber niemand spricht von den Millionen von Kleinen, die empfangen wurden mit der gleichen Liebe wie Sie und ich, mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten Länder. Sie fürchten die Kleinen, sie fürchten das ungeborene Kind. Und das Kind muss sterben, weil sie dies eine Kind nicht mehr haben wollen. Nicht ein Kind mehr. Und das Kind muss sterben. Und ich bitte Sie hier im Namen der Kleinen, rettet das ungeborene Kind. Erkennt die Gegenwart Jesu in ihm. Ich fordere Sie heute auf, Majestäten, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Sie alle, die aus vielen Ländern der Erde gekommen sind, beten Sie, dass wir den Mut haben mögen, das ungeborene Leben zu schützen. Wie kann Mutter Teresa, die tagtäglich das Leid so vieler Menschen sieht, sich so vehement gegen Abtreibung und an anderer Stelle sogar gegen Empfängnisverhütung aussprechen? In einem Interview danach gefragt, antwortet sie: Weil Abtreibung teuflisch ist. Wenn eine Mutter ihr Kind umbringen kann, was kann uns dann noch davon abhalten, dass wir einander umbringen? Und zum Thema Empfängnisverhütung: Darüber entscheiden nicht wir. Leben ist etwas Heiliges, es muss gerettet werden. Natürliche Familienplanung ist in Ordnung. Abtreibung aber bedeutet, ein Kind zu töten, das bereits empfangen wurde. Ich bekämpfe die Abtreibung durch Adoption. Ich habe über 4000 Kindern Adoptiveltern gegeben. Alle wären sonst getötet worden. Kritiker empfinden diese Aussagen Mutter Teresas als unverantwortlich und realitätsfremd. Immer wieder werden Stimmen gegen sie laut. Im Laufe der 80er Jahre macht sie sich auch in anderen Punkten angreifbar. Obwohl ihr Konvent über ausreichend finanzielle Mittel verfügt und sich großer internationaler Unterstützung sicher ist, erhalten die Kranken in ihren Sterbehäusern keine schmerzlindernden Mittel. Für Mutter Teresa ist der Schmerz das schönste Geschenk für den Menschen, weil er so am Leiden Christi teilnehmen kann. Und immer wieder sagt sie, es ist etwas sehr Schönes, wenn man sieht, wie die Armen ihr Kreuz tragen. Ebenso wie die Passion Christi ist ihr Leid ein großes Geschenk für die Welt. Immer häufiger wird nun auch der medizinische Standard in den Häusern der Missionarinnen der Nächstenliebe bemängelt. Die Schwestern haben keine fundierte krankenpflegerische Ausbildung. Medizinische Instrumente werden nicht fachgerecht desinfiziert und Menschen mit ansteckenden Krankheiten werden nicht isoliert untergebracht. Auf diese Vorwürfe reagiert Mutter Teresa gelassen. Wir sind keine Krankenschwestern, wir sind keine Sozialarbeiter, wir sind Nonnen. Wir geben den Verlassenen das Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Aber trotz aller Kritik ist Mutter Teresa für viele Menschen auf der Welt ein großes Vorbild. Sie, die freiwillig ihr behütetes Leben aufgegeben hat, um sich ganz in den Dienst der Armen zu stellen, motiviert jedes Jahr unzählige Jugendliche aus der westlichen Welt nach Indien zu reisen und als freiwillige Helfer die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe zu unterstützen. Und auch die katholische Kirche sieht in Mutter Teresa ein großes Vorbild für gelebte Nächstenliebe. Vor allem Papst Johannes Paul II. Steht der Nonne aus Indien sehr nahe. Immer wieder lobt er öffentlich ihre Arbeit und tauscht sich gerne mit ihr über ihre Erfahrungen aus. Als Mutter Teresa am 5. September 1997 nach längerer Krankheit in Kalkutta stirbt, blickt die Welt gerade nach London. Dort steht die Beisetzung der englischen Prinzessin Lady Diana, der Königin der Herzen, bevor. Erst als diese Trauerfeierlichkeiten beendet sind, würdigen die Medien Mutter Teresa, den Engel der Armen. Papst Johannes Paul II. Feiert in seiner Sommerresidenz die heilige Messe für die Verstorbene und drückt sein tiefes Bedauern über ihren Tod aus. In einem Kondolenztelegramm, das er nach Kalkutta schickt, bezeichnet er sie als Frau von unerschütterlichem Glauben und als ein Geschenk an die Kirche und die Welt. So wundert es nicht, dass nur 1,5 Jahre nach ihrem Tod die Selig- und Heiligsprechung eingeleitet wird. Und das, obwohl normalerweise frühestens 5 Jahre nach dem Tod mit diesem Prozess begonnen werden darf. Bereits im Oktober 2003 wird Mutter Teresa selig gesprochen. Aber nicht nur die Kirche, auch weltliche Repräsentanten nehmen Anteil am Tode der indischen Nonne. So sagt der amerikanische Präsident Bill Clinton, sie war eine unglaubliche Person, eine von den Giganten unserer Zeit. Und der deutsche Bundespräsident Roman Herzog sowie Bundeskanzler Helmut Kohl beteuern, Mutter Teresa werde nie vergessen werden. Die schönsten und passendsten Worte für das Leben und Wirken des Engels der Armen findet jedoch der französische Staatspräsident Jacques Chirac. Heute Abend gibt es auf der Welt weniger Liebe, weniger Mitgefühl, weniger Licht. Einen Tag nach ihrem Tod wird ihr Leichnam am 6. September 1997 in die St. Thomas-Kirche von Kalkutta gebracht. Dort wird Mutter Teresa in einem gläsernen Sarg aufgebahrt. Unzählige Trauernde nehmen in den folgenden Tagen Abschied von der Friedensnobelpreisträgerin, ehe sie am 13. September im Rahmen eines Staatsbegräbnisses in Kalkutta beigesetzt wird. Rund 100.000 Menschen, darunter Staatsmänner aus aller Welt, nehmen an der Trauerfeier teil. Die Arbeit der Missionarinnen der Nächstenliebe wird bis heute in ihrem Sinne weitergeführt. Mutter Teresa hat ein Zeichen gesetzt und mit ihrer Arbeit vielen Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Auch wenn sie selbst stets sagte, was wir tun, ist wie ein Tropfen im Ozean. Aber ohne diesen Tropfen wäre der Ozean leerer. Nelson Mandela, geboren 1918. Es ist der 10. Mai 1994. Überall in Südafrika haben sich große Menschenmengen versammelt. Vor den Fernsehern, in Dörfern und auf den Plätzen der Städte wird gefeiert. Das Land steht vor dem größten Umbruch seiner Geschichte. Denn zum ersten Mal wird ein Schwarzer Präsident. Noch wenige Jahre zuvor wäre das undenkbar gewesen. In der Verfassung Südafrikas war kurz zuvor noch das System der Apartheid festgeschrieben, die Trennung von Schwarzen und Weißen und damit auch die Vorherrschaft der weißen Bevölkerungsminderheit. Doch an diesem 10. Mai ist die Apartheid Geschichte. Und daran hat der Mann, der an diesem Tag seinen Amtseid ablegt, einen wesentlichen Anteil, Nelson Mandela. Sein Leben lang hat Mandela gegen die Rassentrennung gekämpft und für seine Überzeugungen Jahrzehnte im Gefängnis gesessen. In dieser Zeit hat er sich weltweit Respekt und Bewunderung verschafft. Doch sein eigentliches Verdienst ist es, Südafrika in der Folgezeit durch eine Phase des radikalen Wandels zu führen, ohne das Land in einem Blutbad versinken zu lassen. Nelson Mandela wird am 18. Juli 1918 in einem Dorf in der südafrikanischen Provinz Transkei geboren. Sein Vater ist Häuptling des Volkes der Xhosa. So lernt der junge Nelson schon früh die Regeln und die Politik des Stammeslebens kennen. Gleichzeitig erlebt er aber auch die Härten des südafrikanischen Systems, in dem die Weißen die unumstrittenen Herren über das riesige Land sind. Als sich Nelsons Vater in einen Streit mit der Provinzregierung verstrickt, machen weiße Beamte kurzen Prozess mit ihm. Ohne das Recht auf Widerspruch verliert der Vater seine Häuptlingswürde und sein Vermögen wird von den Behörden beschlagnahmt. Für Nelson ist dies später einer der Auslöser seines Kampfes gegen eine ungerechte Regierung. Die Familie fühlt sich gedemütigt. Schließlich stammen die Mandelas aus einem der nobelsten Clans ihres Volkes. Auf Drängen seiner Mutter wird Nelson im Kindesalter getauft und geht bald auf eine Missionsschule. Dort lernt er, was alle Kinder in Südafrika in der Schule zu hören bekommen. Alles Weiße und Britische ist höherwertig. Eine eigene afrikanische schwarze Kultur kommt im Lehrplan nicht vor. Aber er hat Glück, denn die christlichen Missionsschulen Südafrikas sind zu dieser Zeit von einer vergleichsweise sozialen und milden Grundhaltung geprägt, während in den regierungseigenen Einrichtungen blanker Rassismus herrscht und schwarze Schüler regelmäßig gedemütigt werden. Als der Vater stirbt, ist Nelson 9 Jahre alt. Als Vormund wird ein befreundeter Häuptling bestellt. In diesem Umfeld erlebt der junge Mann eine glückliche Kindheit. Er treibt viel Sport und erhält eine gute Schulbildung. Außerdem bekommt er aus erster Hand Anschauungsunterricht in Sachen Demokratie. Während die Schwarzen in der Landesregierung Südafrikas keine Stimme haben, regeln sie Stammesangelegenheiten in eigener Regie. Dabei leitet der Häuptling zwar die Versammlung, doch für Entscheidungen ist ein Konsens nötig, was oft nicht einfach ist. Hier lernt Nelson, Geduld zu haben. Er erzählt über diese Zeit, alle mussten angehört werden. Entscheidungen trafen sie gemeinsam, als Volk. Die Herrschaft einer einzigen Gruppe war für sie eine fremdartige Vorstellung. Minderheiten durften nicht einfach durch die Stimmen einer Mehrheit erdrückt werden. Doch als er Anfang 20 ist, verlässt er die Transkei. denn ohne Nelson zu fragen, will ihn sein Vormund mit einem Mädchen aus dem Stamm verheiraten. Alles ist arrangiert. Die Hochzeit kann nach alter Tradition nicht mehr abgesagt werden. Nelson tritt die Flucht nach vorn an. Gemeinsam mit einem Freund stiehlt er 2 Rinder und verkauft sie. Mit dem Geld flüchten die beiden in die Großstadt Johannesburg. Für Nelson, den jungen Mann aus der Provinz, ist das Leben in der pulsierenden Metropole schockierend und faszinierend zugleich. Er tritt eine Stelle als Sicherheitsmann in einer Goldmine an, die er aber schnell verliert. Denn sein zorniger Vormund hat ein Telegramm an die Minengesellschaft geschrieben, in dem er die Rückkehr Nelsons fordert. Der denkt jedoch nicht daran. Er will sein Glück weiter in der Großstadt suchen. Sein Traum, er möchte Rechtsanwalt werden. Als Nelson einem entfernten Verwandten davon erzählt, macht der ihn mit Walter Sisulu bekannt, einem schwarzen Immobilienunternehmer und politischen Aktivisten. Sisulu erkennt schnell, dass Mandela über einen wachen Verstand und politisches Geschick verfügt. So erhält Mandela kurz darauf die Möglichkeit, eine Art Praktikum in einer liberalen weißen Anwaltskanzlei zu beginnen. Modern und liberal, das bedeutet im Südafrika der 30er und 40er Jahre, Schwarze dürfen in denselben Räumen arbeiten wie Weiße. Doch es gibt selbstverständlich auch Grenzen. So ist es unvorstellbar, dass Mandela aus derselben Tasse seinen Tee trinkt, die zuvor eine weiße Sekretärin benutzt hat. Auch der Lohn ist extrem niedrig. Oft reicht das Geld nicht einmal für eine Busfahrkarte. Dann muss Mandela stundenlang zu Fuß zur Arbeit marschieren. Im Jahr 1944 lernt der junge Anwaltsgehilfe eine Frau namens Evelyn Mays kennen. Die beiden verlieben sich und heiraten. Kurz darauf wird ihr erster Sohn Madiba Tembekili geboren. Weitere Kinder folgen. Schließlich zieht die Familie in ein eigenes Häuschen, das sie sich aber nur leisten können, weil Evelyn als Krankenschwester mehr verdient als ihr Mann. Mandela hat inzwischen ein Universitätsstudium als Jurist abgeschlossen. Fast durch Zufall und auf Drängen von Freunden wie Walter Sisulu tritt er in den 40er Jahren dem ANC, dem Afrikanischen Nationalkongress, bei, der wichtigsten politischen Partei der schwarzen Südafrikaner. Der ANC besteht zu diesem Zeitpunkt schon über 30 Jahre, spielt in der Politik des Landes aber kaum eine Rolle. Das ändert sich, als sich Mandela und seine Freunde engagieren. Sie gründen eine eigene Jugendliga und setzen auf eine radikale Politik. Mit Slogans wie Afrika den Afrikanern ist schnell klar, dass die jungen Wilden der südafrikanischen Politik nicht bereit sind, die Vorherrschaft der Weißen länger zu akzeptieren. Nach unserer Überzeugung hatte die alte Politik des ANC keinerlei Erfolg, sagt Mandela später. Wir meinten deshalb, wir müssten mit unserer Organisation auf die Straße gehen und in der afrikanischen Bevölkerung Kampagnen für die Massen organisieren. Wir glaubten, die Zeit war reif für zivilen Ungehorsam und für radikalere politische Aktionen wie Demonstrationen, Streiks und Protestaktionen. Während die ganz radikalen Mitglieder des ANC fordern, die Weißen aus Südafrika zu vertreiben, unterstützt der junge Anwalt Mandela diese Politik nicht. Er hingegen will mit den anderen Unterdrückten des Landes zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den politischen Vertretern der indischen Minderheit. Mit dieser Politik gewinnt der ANC massiven Zulauf. An ersten Streiks nehmen Zehntausende von Schwarzen teil, die das Land mit ihren Aktionen lahmlegen. Die Regierung reagiert mit eiserner Faust. Ein Streik der Minenarbeiter wird gewaltsam beendet. 12 schwarze Arbeiter sterben bei Straßenschlachten mit der schwer bewaffneten Polizei, die rücksichtslos ihre Gewehre einsetzt. Danach verschärft die Regierung die Gesetze. Schwarze und weiße Südafrikaner werden künftig voneinander getrennt, wo immer es möglich ist. Es entstehen separate Wohnviertel. Ehen zwischen Menschen verschiedener Abstammung werden fast unmöglich und die besten Jobs sind Weißen vorbehalten. Zudem wird die Schulbildung für Schwarze drastisch eingeschränkt. Auch damit sinken ihre Chancen, in der Gesellschaft aufzusteigen. und mit einem Sondergesetz gegen Kommunismus schafft sich die Regierung in den 50er Jahren eine Art Allzweckwaffe, die harte Strafen für politischen Widerstand wie etwa Streiks ermöglicht. Nelson Mandela ist inzwischen in die Führungsriege des ANC aufgestiegen, muss aber hilflos miterleben, wie die Schwarzen des Landes von der Regierung faktisch völlig entmündigt werden. In seiner Not beschließt der ANC, mit allen anderen politischen Widerstandsgruppen gegen die weiße Regierung in Pretoria zusammenzuarbeiten. Nach dem Vorbild Mahatma Gandhis organisiert Mandela den gewaltfreien Widerstand. Kernstück ist eine sogenannte Missachtungskampagne. Schwarze Männer und Frauen sollen rassistische Regeln des südafrikanischen Alltags einfach ignorieren, etwa die Verordnung, bestimmte Zugabteile für Weiße freizuhalten. Viele der Teilnehmer werden verhaftet, auch Mandela selbst, der eine Sperrstunde für Schwarze ignoriert. Er kommt zwar um eine lange Haftstrafe herum, doch seine Familie zerbricht an der dauernden Belastung. Es kommt zur Scheidung. Das Gericht spricht die Kinder der Mutter zu. Nelson Mandela ist niedergeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt ist Mandela bereits landesweit bekannt. Gemeinsam mit einem Freund betreibt er in der Innenstadt von Johannesburg die erste schwarze Anwaltskanzlei Südafrikas und ist vor Gericht so etwas wie ein Star. Wenn er zu einer Verhandlung erscheint, ist er perfekt gekleidet und frisiert. Seine Verhöre und Plädoyers gelten als so messerscharf und unterhaltsam, dass sie viele Zuschauer anziehen. Auch vor Gericht hält er sich nicht an die Gesetze des Apartheidstaates. Immer wieder betritt er den Gerichtssaal durch die Tür, die eigentlich für seine weißen Kollegen bestimmt ist. Gleichzeitig hält er Reden auf politischen Versammlungen, bei denen er zur Gewaltlosigkeit aufruft. Doch als die Polizei eine dieser Versammlungen mit unglaublicher Brutalität auflöst, setzt bei Mandela ein Umdenken ein. Ich überschritt eine Grenzlinie. Ich erklärte, die Zeit für den passiven Widerstand ist jetzt vorbei. Ich rief, Gewaltlosigkeit werde niemals zum Erfolg führen. Am Ende sagte ich, Gewalt sei die einzige Waffe, mit der wir die Apartheid vernichten könnten. Im Jahr 1958 heiratet Nelson Mandela zum zweiten Mal. Seine Frau Winnie ist ebenfalls eine politische Aktivistin, die ihren Mann rückhaltlos unterstützt, selbst als dieser wegen Hochverrats vor Gericht steht und die Anwaltskanzlei so gut wie pleite ist. Sie ist auch an seiner Seite, als die Streiks und Demonstrationen eskalieren. Bei einer Massendemonstration in Sharpeville bei Johannesburg verlieren die wenigen anwesenden Polizisten die Nerven und feuern blindlings in die schwarze Menge. 69 Demonstranten werden getötet, Hunderte verletzt. Wie ein Lauffeuer breitet sich die Nachricht von diesem Blutbad aus. In ganz Südafrika kommt es zu Straßenschlachten. Die Regierung weist jede Schuld von sich und macht die Kommunisten für die Unruhen verantwortlich. Schließlich verhängt sie das Kriegsrecht und verbietet Parteien wie den ANC. Mandela hat unterdessen den MK mitbegründet, eine Art Bürgerwehr des ANC, die den bewaffneten Widerstand gegen die Apartheid vorantreiben soll. Es beginnt eine Zeit der Gerichtsverfahren. Zwar wird Nelson Mandela von einigen Vorwürfen freigesprochen, doch am Ende setzt sich die Regierung vor Gericht durch. Der Anwalt und Aktivist wird im Jahr 1962 zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Erstmals lernt er Robben Island kennen, eine Häftlingsinsel vor Kapstadt. Unterbrochen wird die Haft von einem weiteren Prozess. Mandela und seine Gefährten erwarten, dass der Richter die Todesstrafe verhängen wird, um ein Exempel zu statuieren und andere politische Aktivisten einzuschüchtern. Als der Urteilsspruch verkündet werden soll, stehen Tausende von Demonstranten vor dem Gerichtsgebäude. Eine gespannte Atmosphäre liegt in der Luft. Rund um das Gericht warten schwer gepanzerte Polizisten nur darauf, dass es zu Ausschreitungen kommt. Mandela selbst hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er geht davon aus, dass er hingerichtet wird und hofft damit wenigstens als Märtyrer zum Vorbild für andere Widerstandskämpfer zu werden. Doch es kommt anders. Das Urteil lautet lebenslange Haft. Wir standen aneinander gekettet im Laderaum einer Barkasse, die uns zur Insel brachte. Es war sehr schwierig, denn das Schiff schwankte wegen der Wellen. Unsere Lichtquelle war ein winziges Bullauge, das die Wärter benutzten, um auf uns zu urinieren. Robben Island gilt als eines der härtesten Gefängnisse der Welt. Es ist ein karger Felsen, mehrere Kilometer vom Festland entfernt. Im Winter ist es bitterkalt. Ein eisiger Wind macht das Leben auf der Insel für die Häftlinge, die in kurzen Hosen herumlaufen müssen, fast unerträglich. Unterwäsche dürfen sie nicht tragen. Doch selbst in dieser harten Haftzeit lässt sich Mandela nicht beugen. Immer wieder verwickelt er Wärter in Diskussionen und erkämpft sich allmählich zusammen mit seinen Mitgefangenen einige Freizügigkeiten. Es sind zwar oft nur winzige Erleichterungen, etwa die Erlaubnis, lange Hosen zu tragen, doch für die Häftlinge bedeutet jedes noch so kleine Zugeständnis einen riesigen moralischen Sieg. Mit seinem ruhigen, aber bestimmten Auftreten erobert sich Mandela außerdem den Respekt des Wachpersonals. Einige der Aufseher werden im Laufe der Jahre sogar so etwas wie Freunde für ihn. Gleichzeitig wird Nelson Mandela außerhalb von Robben Island zu einer Symbolfigur. Als unbeugsamer Kämpfer gegen die Apartheid ist er vor allem für die schwarze Jugend Südafrikas ein wichtiges Vorbild. Auch im Ausland wird er immer bekannter. Vor allem die internationale Gemeinschaft setzt Südafrika ab den 70er Jahren immer mehr unter Druck. Die Welt ist nicht mehr bereit, die Apartheid zu akzeptieren. Rund um den Globus demonstrieren Menschen gegen die Ungerechtigkeit des Regimes. Auch die Politik reagiert. Immer mehr Länder brechen ihre zuvor freundschaftlichen Beziehungen zu Südafrika ab. Ein Handelsboykott bringt die Wirtschaft des Landes an den Rand des Zusammenbruchs, während es auf den Straßen immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt. Das Jahr 1980 bringt schließlich die Wende. Bei den Wahlen im inzwischen fast völlig isolierten und bankrotten Südafrika setzt sich Frederick Willem de Klerk durch und wird neuer Staatspräsident. Er gilt zwar als konservativer Anhänger der Apartheid, aber er weiß auch, dass seinem Land der Zerfall und ein Bürgerkrieg drohen. In aller Stille Verhandlungen mit dem ANC auf. Kurz darauf wird Mandelas ebenfalls inhaftierter alter Freund Walter Sisulu aus dem Gefängnis entlassen. Es ist eine Art Test, den Südafrika besteht. Es kommt nicht zu den befürchteten gewaltsamen Zusammenstößen zwischen weißen und schwarzen Radikalen. Einige Monate später ist es dann soweit. Nach mehreren Geheimtreffen mit Präsident de Klerk wird Mandela am 11. Februar 1990 aus der Haft entlassen. Die Regierung und der ANC beginnen offizielle Verhandlungen über die Zukunft des Landes. Es muss schnell gehen, denn überall in Südafrika kommt es zu Straßenschlachten zwischen verfeindeten Gruppen, auch zwischen den Schwarzen aus verschiedenen Stämmen. Ein Bürgerkrieg droht. Hunderte werden in den Auseinandersetzungen getötet. Mandela ist inzwischen Präsident des ANC und drängt auf baldige freie Wahlen, um das Blutvergießen zu beenden. Im April 1994 gewinnt der ANC bei den ersten Wahlen, an denen alle Südafrikaner ohne Rücksicht auf ihre Hautfarbe teilnehmen können, die Mehrheit. Am 10. Mai wird Nelson Mandela der erste schwarze Präsident des Landes. Mit viel Geschick gelingt es ihm, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, in der auch weiße Politiker vertreten sind. Er weiß, er muss die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen versöhnen. Es ist fast ein Wunder, aber er kann einen Bürgerkrieg vermeiden. Gemeinsam mit dem früheren Präsidenten de Klerk, der zur rechten Zeit über seinen Schatten gesprungen ist, wird er deshalb mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Nach Jahrzehnten des politischen Kampfes, der Entbehrungen und der Haft schafft es Nelson Mandela, seinen Traum zu verwirklichen. Ein Südafrika, in dem vor dem Gesetz alle Menschen die gleichen Rechte und Chancen haben, egal welche Hautfarbe sie haben. Weitere Ausgaben von CD Wissen gibt es im Buchhandel und im Internet unter www.hörkiosk.de. Der Audiomedia Verlag bedankt sich fürs Zuhören.